Bier ist, das kann man ungestraft sagen, ein gesundes Lebensmittel. Tatsächlich ist Bier ein niederkalorisches Getränk, glaubt kein Mensch. Aber 0,25 Liter Bier haben gerade einmal 110 Kalorien. Frauen, die zum Beispiel regelmäßig Bier trinken, sind schlanker als Antialkoholikerinnen. Bier ist ein Schönheitsmittel. Bier enthält zum Beispiel Pantothensäure, die Königin der Hautvitamine. Bier kräftigt das Haar, Bier glättet die Haut. Bier gibt einfach einen wirklich schöneren Ton. Bier macht schön. Bier ist das idealste isotonische Getränk überhaupt. Trinken Sie regelmäßig Ihr Bier. Man sollte als Mann pro Tag nicht weniger als einen Liter konsumieren und das möglichst über den Tag verteilen. Ihr hört den einzigen Fachpodcast, hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folgenummer Quersumme 16, live on tape aus den sympathischen Berliner Nachbarbezirken Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg mit Dennis Mohrhardt. Hallo. Und Rick Brun. Prost, Dennis. Prost. Was gibt's? Oh, ich fühle mich gleich viel gesünder. Isotonisch, so glatt. Ja, ich fühle mich so isotonisch jetzt. Und die Haut ist so glatt. Warte mal. Und nur noch einen Schluck. Oh, guck mal. Der Fußpilz geht auch weg. Moment, warte mal. Ein Traum. Was trinkst du da? Ja. Lübzer-Pilz aus der Dose von Lidl. Ah, Dosenbier immer bestes Bier. Ja, sowieso. Ich habe vergessen, meine Töne auszustellen, wie man gerade hören konnte. Das tut mir sehr leid. Das kommt nicht wieder vor. Ich habe neue Informationen für dich, Dennis. Bezüglich? Wann? Also. Als du das letzte Mal in Ostfriesland warst, das ist gar nicht so lange her. Ja. Zwei Jahre ungefähr. Nicht so. Ja. Ach, Jüss schon so lange her? Ja. Ah. Oder? Ja, kann sein. Doch, also anderthalb bis ein ja. Jahr und. Ach, 18 war's. Also, genau. Hast du da mal so eine Lieferdienst-App aufgemacht und geschaut, was man bestellen kann? Ich glaube, ich habe kurzzeitig mal reingeschaut, aber dann habe ich es gelassen, weil da war nicht so viel, glaube ich. Nee, ach, Bullshit. Ich habe nicht liefern lassen, sondern ich bin auf einem der Heimwege abends an so einer Pizzeria vorbei, die noch als einzigste scheinbar offen hatte, so 23 Uhr. Ja. Und da habe ich kurz vor, er wollte gerade zumachen, konnte ich noch eine Pizza kaufen? Ich habe neueste Informationen, was sozusagen das kulinarische, wie sagt man denn, kulinarische Herz Ostfrieslands, ja, Aurich, angeht. Es gibt jetzt tatsächlich einen Sushi-Lieferdienst in Ostfriesland. Ich habe ein Foto zugeschickt bekommen aus, ich sag mal, mir persönlich bekannter Quelle. Ich kann auch sehen, das müssen auch die Personen sein, die das geschickt haben. Es ist kein Fake-Bild irgendwo aus dem Netz geklaut, denn der Hund ist ziemlich eindeutig den Personen zugehörig. Und es gibt einen Sushi-Lieferdienst in Aurich. Und zwar, in Aurich hat ein neuer Laden aufgemacht, die Rollen selbst. Ja, ja, die rollen sogar selbst. So, das gibt's Neues in Ostfriesland. Trotz oder gerade vielleicht wegen, weil Corona? Man weiß es nicht. Ja. Ah, ich habe noch einen Schluck von diesem Schönheits-Elixier getrunken. Pantothensäure. Ist doch erfunden, Pantothensäure. Pantothensäure. Wo immer N24 diesen ollen Professor aufgegabelt hat. Top. Wir sollten noch mal kurz Werbung machen, Dennis. Für? Denn wir haben ja einen Zweitpodcast. Ach so, aber den hört ja keiner. Ja, deshalb sollten wir vielleicht nochmal sagen, wir haben ja hier den Feed zugemüllt, lange Wochen lang mit unserem Corona-Tagebuch. Könnt ihr übrigens hören, gibt's auf der Webseite oder halt auch in einem eigenen Feed, damit es nicht so nervt für alle, die, obwohl es sich auch keiner beschwert hat, eigentlich hätten wir es auch im Feed lassen können. Nur jetzt hört es halt keiner mehr. Egal. Also wenn ich das, jetzt muss ich schon aufstoßen. Das ist auch, das sagt einem keiner beim Bier, ne? Dass man aufstoßen muss, das hat er nicht. Pantothensäure, ja, aber aufstoßen. Aber weißt ja, ohne Fleiß keine Schönheit oder so. Was ich damit sagen will, das Corona-Tagebuch läuft nach wie vor. Alle paar Tage sprechen wir da unsere Gedanken und unsere Erlebnisse in dieser völlig eigenartigen, so noch nie dagewesenen, für unsere Generation noch nie dagewesenen Zeiten. Und versuchen so ein bisschen selber damit klarzukommen. Man merkt, langsam kriegt das so ein bisschen Längen, weil alles nicht mehr so neu ist. Und deshalb gibt es auch nicht so viel Neues zu erzählen. Und deshalb fahren wir, wie auch Professor Drosten, unsere Schlagzeilen ein bisschen runter. Und aber es gibt einen eigenen Feed. Hört sich an. Wir nutzen die Zeit einfach zum Studienlesen, während wir nicht auf Sendung sind. Oh, da muss ich auch noch was erzählen. Kennst du Aurich TV? Wir müssen auch gleich über YouTube reden, übrigens. Wir müssen über YouTube reden. Unbedingt. Aber warte, Aurich TV kenne ich nicht, aber es gibt noch diesen die friesische Fernsehen noch. Ich weiß, es ist nicht aus Friesland, bla bla bla. Ja, Ostfriesen TV meinst du wahrscheinlich, oder Ostfriesland TV oder wie das heißt? Ja, warte mal, das war von der Ostfriesischen Zeitung. OZ. Aber es gibt auf jeden Fall Aurich TV. So, habe ich neulich. Kanal? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das gibt's halt irgendwie so auf YouTube, auf Facebook, Entschuldigung. Also aurich.tv hat auch eine Webseite. Ich sehe da manchmal so, das ist halt so ein, ja, keine Ahnung, wie soll man das denn sagen? Das ist halt so ein Typ, der läuft da durch die Fußgängerzone und erzählt Sachen. Der sieht jetzt nicht so sonderlich. Ja, aber sag nichts. Er trägt eine Jacke. Auf einer Seite ist das Adidas-Emblem. Auf der anderen Seite hat er sich Aurich TV draufdrucken lassen. Das ist schon professionell. Ja, also ich glaube, es ist so gestickt, oder? Nee, gedruckt. Naja, also ich meine, aber trotzdem Aurich.tv, boah, naja, also die Webseite sieht jetzt auch nicht so, also ich würde sagen, das ist eher so YouTube-Videos drehen über die Heimat. Spricht ja erstmal nichts dagegen, kann man ja machen, ne? Ist ja gar nicht verkehrt. Das ist ja auch so die neue Form der des Lokaljournalismus, der so ein bisschen untergeht. Es gibt ja auch in Berlin so einige kleine regionalere, in Anführungsstrichen, Blogs und so weiter und so fort. Und bisher ist mir das halt als relativ so, ach ja, guck mal hier, jetzt ist hier wieder Schützenfest oder wir sind jetzt gerade da und da und hier, guck mal, was umgebaut wird und das ist übrigens hier in den 60er Jahren an dieser Stelle passiert, so immer durchgefallen, habe ich mir nie so richtig angeguckt, lief ein bisschen durch, so, okay, alles klar. Und der macht jetzt auch Corona-Updates, dieser Heini, und läuft durch Aurich und schaut sich die Fußgängerzone an und erklärt, wie es so ein bisschen ist. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist interessant, mal gucken, wie es so läuft. Und seit Montag, also jetzt seit ein paar Tagen, sind ja auch Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Fläche dürfen ja wieder öffnen. So. Und dann steht er da irgendwann vor einem der größeren oder auch der traditionsreicheren Läden in Aurich, Silomon, ja, Silomon, Modehaus Silomon. Und sagt er, die haben jetzt auch wieder auf, die haben sozusagen ihre, fand ich auch ganz gar nicht uninteressant, sag ich mal, haben auch die Fläche ein bisschen verkleinert und man kann aber alles andere haben, man muss nur sagen, was man haben will und dann kriegt man eine Auswahl von den Beschäftigten da vorbeigebracht und kann man sich das anschauen und so weiter. So, und dann sagt er, naja, und dann kippt das und zwar so, also dieses Video, ich weiß gar nicht, welches das ist, ich glaube, das ist da, wo er dann in dieser gelben Jacke steht. Der steht da vor dem Gebäude auf jeden Fall, ja. Genau, der steht da vor Silomon, ja, das müsste das sein. Und dann kippt das total von, naja, es läuft so ein bisschen hier, ist ein bisschen Verkehr, ist nicht viel, die Leute kommen wieder raus und so und sagt, dass es ja hier alles völlige Hysterie war und es auch Zeit wird, dass wir jetzt mal wieder einkaufen gehen. Also. Und zwar, beginnt dann einen Satz mit, ich habe heute eine Studie gelesen, wo man schon direkt weiß, nee, Hast du nicht? Hast du nicht? Du hast keine Studie gelesen. Unsinn. Das ist einfach gelogen. Du hast die PI-News, Verschwörungsnachricht, die wiederum eine andere rechtsextreme Nachricht zusammenfasst, die wiederum alles. Es ist so Homöopathie von Studienlesen. Das ist so die so C20 verdünnt, so Nachrichten, Studiennachrichten. Und es war diese Studie aus der Pathologie da am UKE. Ja. Wo sie Menschen obduziert haben, die das Virus hatten und gestorben sind. Und dann festgestellt haben, ach guck mal, die waren ja alle irgendwie vorgeschädigt, vorerkrankt, irgendwie schwer. Ja, diese komische, die sind ja nicht wegen des Virus, sondern mit dem Virus gestorben. Ja, das ist aber halt der Spin. Komische Phantomdebatte. Ja, aber so wie ich das verstanden habe, ist das ja gar nicht mal das Ergebnis der Studie, sondern es zeigt ja eher nur, was wir ja auch eigentlich schon länger wissen, ist, dass das Virus halt besonders für Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich ist. Und zwar lebensbedrohlich ist. So. Und dann hat er auch direkt gesagt, da hat man ja gesehen hier, ne, die sind gar nicht an Corona gestorben, sondern mit Corona. Und da haben wir gedacht, ja, alles klar. Also, ja, aber das ist aber immer ganz kurz, solche Aussagen immer ganz kurz mit, naja, wozu der ganze Lockdown, die ganzen Kontaktmaßnahmen, sterben doch sowieso nur alte Leute dran, sind ja nur Leute, alte Leute betroffen, und die sterben doch sowieso. Und ich so, ja. Mal schauen, wie lange die so diese Position aufrechterhält, wenn deine Mutter stirbt. So. Ja, aber jetzt, so wie er aussieht, ich möchte mal sagen, also der Gedanke ist nicht fernliegend, dass er auch Risikogruppe ist, möchte ich sagen. Übergewichtig, ja, älter, genau. Wahrscheinlich Bluthochdruck. Ja, könnte sein. So. Schon sehr rotes Gesicht auf jeden Fall, ja. Das ist schon Risikogruppe. Was? Oh, aber ich hab zwei Punkte gerade hier, die muss ich einhaken. Die erste Frage ist: Du wohnst seit wie vielen Jahren nicht mehr in Aurich oder in der Umgebung von Aurich? Seit 13 Jahren fast. Okay. Du liest immer noch Lokalnachrichten aus Aurich? Ja, aus Aurich nicht, aber meine Mutter hat zum Beispiel natürlich noch die Zeitung abonniert und ich da hat sie auch das E-Paper im Abo und das so. Da gucke ich regelmäßig rein. Okay. Nee, weil das finde ich total faszinierend, weil es ging mir lange Zeit auch so, als ich nach Berlin gezogen bin, dass ich immer noch Lokalnachrichten von Salzgitter gelesen habe. Und eigentlich, also es hat jetzt kein, also. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag, keine Ahnung, Spiegel Online, FAZ, Taz und irgendwie dann noch OZ und Harlinger mehr anschaue. Was ist denn Harlinger? Das ist quasi unser Lokalblatt. Der Anzeiger fürs Harlingerland. Anzeiger für Harlingerland. Harlinger.de ist, glaube ich, die richtige, oder? Ist das so ein, haben immer nur, ist das so ein Anzeigenblatt? Nee. Das ist ein richtiges. Okay. Zusammen, ich glaube, eine Redaktion mittlerweile mit dem Jeverschen Wochenblatt. Und genau, die haben dann auch so einen Mantel, die sie sich teilen und so weiter. Ja, aber die haben auch in Esens sitzen die, glaube ich. Also zumindest haben die da ein Gebäude, aber ob das auch der Sitz ist, weiß ich gar nicht. Du warst nie in Esens, oder? Durchgefahren? Doch, warte, ich bin doch mit dem Zug da angekommen. Ja, aber bist du halt in die Stadt gelaufen? Nein, ich wurde direkt abgeholt. Nee, ich fuhr ja mit dem Bus. Ach, mit dem Bus nach Norden. Genau, und zwar bin ich ja an der Bushaltestelle angekommen, bin in diesen Bus eingestiegen und hab gesagt so, hey, ich brauche eine Fahrkarte bis nach Norden. Der Busfahrer war überfordert von der Situation. Ja, natürlich. Und was tat er als erst, was tat er, nachdem er sich so eine halbe Minute lang mich wirklich leer angeguckt hat? Ja, 5 €. Nee. Er holte einen Lights-Ordner von oben heraus. Oh ja, mit den Nummern, ne? Und mit den Nummern. Ja. Und suchte die passende Nummer rein, um die in sein Gerät einzutippen, dass da dann irgendwie 4 € irgendwas rausgekommen ist. Ja, sehr gut. Ja. Wunderbar. Kaufen da Leute nicht Fahrscheine? Ja, doch, aber in der Regel, die Leute, die da mit dem Bus fahren, das sind entweder so eine Schüler oder die von Esens halt weiter nach Bensersiel fahren oder Norden oder so. Obwohl Norden würdest du eher selber mit der Bahn anfahren, aber von Esens so in Richtung Norden dann, wenn dann Pendler oder so und dann haben die eine Monatskarte. Okay, ich war total fasziniert, weil, ja. Aber nee, aber das ist sowieso, das ist ja alles, da gibt's ja quasi keinen ÖPNV, das ist ja alles hochsubventioniert. Das ist ja Schülerinnenverkehr, ja klar. Genau, und na gut, du hast da gerade so von Esens ab, hast du schon so ein bisschen, ist schon ein bisschen mehr, einfach um die Touris auch zu den Anlegern zu bringen und sowas, die auf die Inseln fahren. Aber es ist alles hochsubventioniert und keiner fährt mit. So ist es ungefähr. Genau. Nee, aber wir, ja. Ich find's total faszinierend, so wie lange man, wo man, wo ausgezogen, also aus einer Stadt weggezogen ist, dann doch plötzlich noch an so Lokalnachrichten hängt. Lustigerweise, was ich nicht mache, ist mich um Lokalpolitik in Göttingen zu scheren. Das, aber das hat mich schon in Göttingen wenig berührt. Ja, ne? Weil, genau. Das, also, dieses, die Göttinger Politik war immer so ein wenig, wie sage ich es am besten, weltfremd. Also nee, die war einfach, fühlte sich immer weit, weit weg an, warum auch immer. Weil, keine Ahnung, also das, was, ich war im Göttinger Rathaus nur einmal zu einer Wahlparty der SPD. Ich habe mir dort Kopfschmerzen angetrunken mit deren Rotwein. Der Rotwein war nicht gut, aber er war umsonst. Und das ist der beste Rotwein, ja, wie wir wissen. Ja, ja. Und, aber mehr Politik, das ist schwierig, also, aber ich vor allem, keine Ahnung. Ach, das in der Tat hat mich auch nie gekehrt irgendwie. Und das ist auch gut, das Göttinger Tageblatt habe ich auch nie gelesen, wirklich. Nee, ich auch nicht. So. Ja, also das ist, aber hier in Berlin dann tatsächlich wieder, da interessiert es mich dann schon. Ja. Interessant. Ja, aber hier habe ich jetzt auch keinen. Aber nee, das geht da immer noch, schaue ich immer mal wieder ab und zu nach, was so geht. Und ich bekomme das halt irgendwie über die Familie mit. Wo mir dann mitgeteilt wird, dass so und so, dass jetzt irgendwie das geht jetzt irgendwie über 50 Corona-Fälle hat oder so. Und dann denkst du, oh. Also, wenn ich das richtig überblick hatte, meiner sozusagen alten Samtgemeinde, gibt's noch keinen einzigen Corona-Fall. Ui. Ja, okay, das ist aber nicht schwierig. Ja, da wohnen schon so, boah. Also, ja. Überschlagen. Schon so 10.000 Leute oder so? Aber der Gemeinde Ostfries ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er A. Karneval feiert oder B. Ski fährt. Oder sich generell mit Menschen trifft, die nicht aus dem eigenen Dorf kommen. So. Daher schon verständlich. Es ist, aber um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu der Lockdown war unnötig, das hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich das gerade eine obskure Diskussion finde. Ja, total bescheuert. Also das ist halt gerade der Lockdown, der dafür gesorgt hat, dass es so ist. Also die werden halt, ja. Und auf Spiegel Online haben sich jetzt sechs Irre zusammengefunden. Juli C. unter anderem, der Kakule, Palmer. Der Kakule, was? Palmer, was? Also zwei Leute kenne ich nicht, aber sind Wirtschaftsprofessoren. Einer von denen ist AfD-nah. Wenn man ist denn Juli C. nicht auch irgendwie in Brandenburg irgendwie, hat die nicht ein Amt inne oder so? Das weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, also keine Ahnung, ich weiß nur was, irgendwas mit Pferden. Ist sie nicht sogar Verfassungsrichterin in Brandenburg oder so? War da irgendwas? Ha. Keine Ahnung, ich glaube, ja, sie hat da irgendein Amt, aber, warte, ich gucke jetzt mal. Sie ist auf jeden Fall Juristin, das weiß ich so. Die ist Juristin? Ja. Das gibt's ja gar nicht. So, bla bla bla. Ja, tatsächlich, ist brandenburgische Verfassungsrichterin seit sag ich doch. Seit letztem Jahr. Sag ich doch. Aber, also hier der Niederrümelin. Aber zur ehrenamtlichen Richterin. Ja, das ist ja wie das Berliner Verfassungsgericht, das ist auch nur ehrenamtlich. Wenn du irgendwie 7 Fälle im Jahr hast, was willst du denn da? Boah, weiß ich gar nicht. Naja, aber ich weiß nicht, zumindest zum Berliner ist es so, dass ja irgendwie de facto ja nur die Organe antragsberechtigt sind. Das ist ja nicht so wie beim Bundesverfassungsgericht, wo jeder antragsberechtigt ist. Und so oft verklagen sich Organe ja nicht in dieser Stadt. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Also ich bin ja nach Berlin gezogen, als ich schon mein erstes Staatsexamen hatte. Und da interessiert dich natürlich mehr alles. Nee, nein, und dann, der Witz ist ja, man macht dann ja auch Verwaltungsrecht und dann musst du ja sozusagen umschulen auf die Landesgesetze hier. Ja. Gerade Polizeirecht ist ja anders als in Niedersachsen. Also ähnlich alles, aber anders halt. Dann gab es halt auch manchmal so Fragen, woraus sich denn die örtliche Zuständigkeit ergibt. Ein völliger Wust in Berlin, nie verstanden, woraus, also verschiedene Verordnungen, die aufeinander verweisen und dann irgendwelchen ein komisches Gesetz und so, weiß ich, heute kriege ich es nicht mehr zusammen. Super schwierig, das irgendwie hinzubekommen. Warum habe ich das jetzt erzählt? Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, Moment. Kommt gleich wieder. Jedenfalls gibt es ist ja wieder so ein Gruselkabinett von so 6 Experten, Pseudo-Experten, die sagen so, das mit dem Lockdown müsste sofort wieder weg. Und dann so, stimmt, Entschuldigung, ich wollte sagen, jetzt ist er hier, das Bier hat geholfen. Ja. Ne? Isotonische Pantothensäure hat mein Gehirn wieder auf Trab gebracht. Ich wollte sagen, und deshalb habe ich sowas mir auch nie angeschaut. Das sind so Sachen, die hat man dann mal schlammern lassen in der Examensvorbereitung. Denn das wird doch nie im Leben abgeprüft, auch nicht in der mündlichen Prüfung. Und deshalb habe ich mich da nie mit auseinandergesetzt. Interessiert mich nicht so richtig, ehrlich gesagt. So, weiter geht's. Da wird dann halt so gesagt, ja, das müsste sofort weg. Und diese Eingriffe in die Wirtschaft, das ist schon der erste, das ist ja schon wieder so, dass dieses Merkel hat die Grenzen geöffnet Ding, was jetzt gerade Konservative prophezeien, ist mit Angela Merkel hat ja der Wirtschaft befohlen, sich einzustellen. Und das ist halt so, das ist ähnlich wie jetzt hier Kubicki, der durch die Gegend tingelt und Bundesvizepräsident, also ein ehrwürdiges Amt. Und er läuft halt wie so ein AfDler. Bundestagsvizepräsident. Und läuft halt wie so ein AfDler durch die Gegend, hat gesagt davon, dass Angela Merkel Amtsanmaßung begangen hätte, weil sie ja den Länderchefs befohlen hätte, das Dinge zu tun. Und dann gibt's ja anscheinend auch ein komisches Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, das sich beruft. Ja, aber das sagt ja auch nur, ja, Angela Merkel hat natürlich keine Kompetenz. Ja, genau. Aber sie hat sie auch nie genutzt. Der Spin, das war auch sehr interessant, der Artikel, ne? Dieser Spin, der auch in dem Spiegel Online-Artikel steht, so von wegen, das läuft ja so, naja, Kubicki behauptet das. Und in der Tat gibt es ein Gutachten, das seine These stützt. Das stimmt ja so nicht. Sondern, nee. Da steht ja einfach nur drin, wie es aussieht, nämlich sie hat keine, also ihre Richtlinienkompetenz geht nicht so weit, die Länder anzuweisen. Es gibt dieses Bund-Länder-Treue-Grundsatz, der ist aber auch nicht so ausgeprägt, dass der eine was vom anderen verlangen kann, sondern muss sozusagen nur positiv gesonnen miteinander zusammenarbeiten. Das ist sozusagen so ein, also im Prinzip ist das so eine Art Anstandsklausel, ja? Ja. Man kann da sowas ableiten wie diese ganzen Ministerkonferenzen und so, dass man sich gemeinsam bespricht. Im Prinzip das, was man jetzt auch tut, dass sie sich mit dem Ministerpräsidenten bespricht, das kann man aus dieser Bund-Länder-Treue und auch andersrum funktioniert es ja auch, kann man das so ein bisschen rauslesen. So, aber ich wollte dich nicht unnötig unterbrechen. Ja, aber nee, das ist vollkommen richtig, weil zusätzlich zu dem ist ja auch die politische Realität so, ja, sie haben gemeinsame Richtlinien beschlossen und Kubicki hat dann behauptet, ja, das wäre Anweisung gewesen, also quasi angewiesen. Nun war die Realität, dass die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidentin davon ja auch regelmäßig in aller Fülle in alle Richtungen wieder abgewichen sind. Ja, total. Das ist halt, und sich. Ja, ist einfach furchtbar. Also, es ist halt. Ah! Aber zu Beginn trifft man sich. Ja? Ja. Und man sagt jetzt so: Pass mal auf, wir besprechen jetzt mal alles untereinander und dann einigen wir uns auf Dinge, die wir dann gemeinsam durchziehen. Das ist ja, der Gedanke ist ja nicht, dass irgendjemand irgendwas befohlen hat, sondern man hat sich zusammengesetzt und gesagt, damit es halbwegs einheitlich ist. Um Legitimität in diese Entscheidungen zu bekommen. Versuchen wir jetzt mal, uns irgendwie auf irgendwas zu einigen, damit die Leute auch nicht verwirrt sind und so. Und ich meine, das ist ja auch tatsächlich, gibt ja auch Menschen, die in Grenzregionen wohnen und so, damit die sich nicht ständig jetzt umgucken müssen, so, ja, welcher Straße bin ich gerade, was gilt jetzt und so, ist ja auch alles für dich nicht unvernünftig. Und dann weichen halt viele davon ab. Also es ist wie ich wirklich Hanebüchen an den Haaren herbeigezogener Quatsch. Die Frage, und deshalb möchte ich eigentlich gar nicht so sehr über das Thema reden, aber denn die Frage, wie sehr müssen wir öffnen? Was können wir öffnen? Wo sollten wir öffnen? Was ist mit dem wirtschaftlichen Leben? Was ist mit unseren Grundrechten wie der Versammlungsfreiheit? Was ist mit ganz vielen anderen Sachen, die damit reinspielen? Das ist halt unfassbar komplex. Es ist wahnsinnig komplex. Und jemand, der sagt, naja, ist doch ganz einfach, Doppelpunkt, machen wir einfach so, ja. Das kann einfach schon nicht zutreffen. Weil der Sachverhalt oder die Dinge, die abgewogen werden müssen, da viel zu komplex sind. Ist halt nicht ohne Grund, warum der Dorsten immer sagt so, naja, ich kann jetzt hier meine Privatmeinung sagen und ich kann jetzt was wissenschaftliche Fakten aufzählen. Ich kann aber trotzdem nichts empfehlen, weil es sind politische Entscheidungen. Und politische Entscheidungen gehen halt manchmal darüber hinaus, weil du musst halt wirklich Dinge abwägen. So wie du halt auch in der Rechtsprechung Dinge abwägen musst. So wie wir jetzt auch abwägen müssen, wie es mit Datenschutz, wie es mit dem und mit dem und mit dem. Und es ist halt so ein großes, es ist halt eine Bettdecke, die einfach dick zu kurz ist auf allen Seiten. Und du musst halt immer wie so ein bisschen knippeln, dass alle so ein bisschen zufrieden sind. Und natürlich. Ah, die Tischdecke. Ich kenne das Bild als Tischdecke. Ja, warum habe ich Bettdecke gesagt? Aber, weiß ich nicht. Ist egal. Woher hast du das Bild? Vielleicht haben wir es von derselben Person. Müssen wir nachher mal klären. Aber das können wir nur außerhalb off-air machen. Und dementsprechend finde ich das alles gerade so ein bisschen surreal, weil jetzt, also ich frage mich, hätte es diese Debatte auch gegeben, weiß nicht, wenn wir Leichenberge hier in Deutschland gehabt hätten, so italienische Verhältnisse, norditalienische Verhältnisse, Übersterblichkeit, krasse, deutlich mehr junge Leute infiziert, nicht dieses komische Skifahrer-Karnevals-Nummer. Oder ist es, also es ist halt so ein bisschen wie, naja, also wir haben Rauchmelder installiert, wir haben irgendwie noch weitere Sicherheitsmaßnahmen getroffen und die Hütte ist nicht abgebrannt. Hätten wir uns eigentlich noch sparen können, den ganzen Feuermelder-Quatsch, oder? Ja, es ist wirklich nicht klug. Es ist einfach wirklich nicht klug. Vor allem das was mir am meisten sagt, Leute können ja reden. Sollen sie ja. Leute reden. Das Problem ist aber, dass halt, wenn die nächste Welle kommt und die kommt, ist es die Frage, ob sie jetzt in 2 Wochen kommt oder im Herbst kommt, ist jetzt mal zweitrangig. Dieses ganze Rumgetuschel, diese Öffnungsdiskussionsorgien, das ist ein so schönes Wort, sorgen halt dafür, dass nächste Maßnahmen, die notwendig sein werden, direkt schon delegitimiert sind. Weil es gab ja, aber da haben ja irgendwelche Experten, dann zieht man irgendeinen Virologen aus dem Hut oder irgendeinen Professor oder VWL und der meint dann so, ja, also wenn es nach, also meiner Meinung nach, ich habe ja Studien gelesen, hint, müssen wir das ja nicht tun. Und überhaupt, und was denn überhaupt mit Schweden? Während die Schweden halt gerade am Absacken sind. So. Ja, und die Schweden, genau. Und die Schweden jetzt gerade damit anfangen, die Restaurants zu schließen und auch ein sehr dünn besiedeltes Land sind. Egal. Ja, ich wollte mich einfach aufregen. Es weiß halt keiner. Ja. Und es weiß halt auch keiner, wie sich diese Beschlüsse jetzt zur Lockerung auswirken werden. Und es hat auch sicherlich damit zu tun, oder es wird damit zu tun haben, wie sehr die Leute es übertreiben. Also am Maibachufer wird zum Beispiel der Markt schon geschlossen, ja. Und die Leute nach Hause geschickt. Und es läuft ein Verfahren gegen den Betreiber, weil ich weiß nicht. Ist nicht der Betreiber der Bezirk? War? Nee, das ist ein Privater. Ach so, okay. Ja. Ich kenne das Maibachufer, mein Coworking Space ist ja gegenüber. Ja. Das ist ja dienstags und freitags und das ist immer rappelvoll. Ja, genau. Und ich soll auch weitergehen und dann mit verschärften Maßnahmen. Also wie? Was ich da ist kein Platz ist, dafür. Da kannst du zwischen den Ständen nicht mehr Meter, das ist dann kein 1,50 Meter zwischen den Ständen. Ja, es soll weitergehen, aber dann diesmal mit verschärften Maßnahmen. Das ist, ja, so ist es. Also wird drauf ankommen, wie die Leute sich auch verhalten, natürlich ganz und ganz Und ich meine, jetzt mal, wenn man draußen ist, an der frischen Luft und sich zu nahe kommt, ist das ja auch alles nicht so schlimm, ja, als wenn man beispielsweise sich, als wenn man sich normalerweise zu vierten Büro teilt und alle jetzt anfangen, wieder fleißig ins Büro zu gehen und ja, da den ganzen Tag aufeinander hockt. Ne? Oder das, das sind ja auch noch Berlin Unterschiede. Halt, Berlin halt große Infektionsherde tatsächlich Clubs waren. Genau. Und ehrlicherweise weiß ja keiner, wie stark sich das genau auswirken wird. Ich finde es auch eigenartig, wenn ich sehe, wie viele Leute sich teilweise auf der Straße sammeln und dass es so aussieht wie an jedem anderen normalen Tag. Aber wie sich das auswirken wird, sehen wir halt, seit Montag gilt das, heute ist Freitagabend, als wir das aufnehmen, wie sich das auswirken wird, sehen wir in 7 bis 10 Tagen. Und dann wird auch wieder neu justiert werden. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, den wir realistischerweise gehen können. Und ich kann verstehen, dass man unter den politischen Voraussetzungen gesagt hat, wir öffnen erstmal und gucken dann weiter. Kann man jetzt für ein bisschen zynisch halten, weil man dann wieder mehr Tote in Kauf nimmt oder so, aber naja, also das Ding ist ja, wenn man halt jetzt, also prinzipiell, was glaube ich das politische Ziel ist, diese Reproduktionszahl auf 1 zu halten, was ja irgendwie prinzipiell ganz nachvollziehbar ist, auch wenn es es gäbe Wege, wenn man sich irgendwie dieses Helmholtz-Papier anschaut, dann gäbe es natürlich auch Wege durch ein paar stärkere Maßnahmen noch und so ein bisschen mehr durchhalten, hätte man das auch auf 0,2 reduzieren können. Man könnte, ähnlich wie jetzt das irgendwie Neuseeland gerade versucht, tatsächlich einfach mal wirklich harten Cut zu machen. Das Ding ist halt, zusätzlich zu dem, was noch kommt, ist halt die Situation auf den Intensivbetten und die hat sich nicht entspannt bisher. Weil, liegt einfach ganz daran, das habe ich jetzt auch erst in den letzten Tagen und so auch gelernt, ist, so ein Patient, der sich ansteckt, bevor der auf eine Intensivstation kommt, da vergeht schon mal ein bisschen. Das heißt, der läuft ja erstmal nur eine Woche, zwei so durch, es wird nicht besser, wird dann eingeliefert, bis der dann verstirbt im Zweifel, sind halt mehrere Wochen ins Land gegangen. Das heißt, das, was wir an Toten heute sehen, über 5000 aktuell, das sind halt Leute, die sich halt vor 4, 5 Wochen angesteckt haben. Ja, richtig. Und das heißt, wir sehen ja noch gar nicht, ob wir sehen so langsam, ob sich diese Maßnahmen auch wirklich auch in den Todeszahlen, also es ist halt, es ist halt schwierig, das ist alles so sehr, sehr komisch zeitversetzt und ich glaube, das macht es für viele schwierig, das zu begreifen. So. Und ja, wir werden halt wahrscheinlich auf Sicht fahren müssen weiterhin. Aber Dennis, den Drosten feiern doch jetzt auch alle nur ab, weil er ein weißer Mann ist. Oh. Weißt doch, wie es ist, Dennis. Oh. Manchmal muss man dieser Tage tatsächlich ein bisschen schwer atmen, ne? Und das, so, das war auch so ein, das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ich glaube, das war auch schon vor unserer letzten Aufnahme, aber da ging es ja um Reisen und da habe ich mir den Mund ein bisschen zuhalten müssen. Puh, oh je, je. Warum ist Twitter eigentlich so kaputt? Auch eine Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Ich habe meinen Twitter-Account seit 4 Wochen gelöscht. Was? Echt? Ja, ich habe kein Twitter. Ich lese kein Twitter mehr. Das hat mich tatsächlich, das war eine konsequente Entscheidung vor 4 Wochen. Ich saß hier eines Abends und dieses Rumgestänker auf Twitter hat mich einfach so depressiv gemacht, dass ich einfach aus Selbstschutz meinen Twitter-Account gelöscht habe. Und gestern habe ich... gelöscht oder nur in Hiatus? Yeah. Nee, gelöscht. Also deaktiviert. Der wird ja nach 4 Wochen dann gelöscht. Aber um das zu verhindern, habe ich mich gestern eingeloggt, quasi um dann da reinzugehen, um das zu verhindern. Und habe dann für 2 Stunden Twitter gelesen, dachte mir so, nee, den lösche ich jetzt wieder. Es ist, macht keinen Spaß. Also ich hab lange meinen Spaß an Twitter verloren, leider. Und ich fühle mich so ein bisschen desinformiert. Also mir fehlt so ein bisschen so ein Eindruck, dass ich irgendwie Dinge verpasse. Aber das Gefühl meiner seelischen Gesundheit ist mir gerade wichtiger, als zu wissen, was gerade wo, wie, in welchen Bubbles abgeht. Ich nutze Twitter selten und natürlich fällt mir das ein oder andere noch auf, aber ich habe mich vor einigen Monaten dazu entschieden, Twitter wieder so zu nutzen wie früher und einfach nur Quatsch zu schreiben. Lustigerweise... Ich habe das ja nie anders gemacht. Ja, aber halt ganz bewusst. Ach so. Ganz bewusst, ja, auch den Quatsch zu schreiben, bei dem man weiß, da wird es Leute geben, die verstehen das absichtlich miss oder unabsichtlich oder haben ein Problem aus irgendwelchen Gründen, weil man jetzt eine Sache nicht sozusagen zu 100% zu Ende gedacht hat, sondern eine Pointe vielleicht nur zu 98% und wieder irgendwas nicht so ganz, irgendwas im Graubereich blieb oder so. Das einfach mal alles wegzulassen und einfach wieder so zu benutzen, so von wegen, ja, passt schon, den kenne ich, der Satz war scheiße, aber keine Ahnung, was da los war. Ich gucke mir mal sein Gesamtkunstwerk an und beurteile dann so sinngemäß, bevor ich jemanden verurteile, nur weil das Komma an der falschen Stelle gesetzt ist. Und das funktioniert erstaunlich gut, wenn man die Leute ignoriert, die einen dann irgendwie vor den Karren spannen. Ich habe mich irgendwie, ich habe mich lustig gemacht über, das ist schon ein bisschen länger, ich finde es nicht so auf die Schnelle, lustig gemacht über irgend so komische, oh Gott, wir haben alle teure Wohnungen gekauft und können die jetzt nur noch zu Ramschpreisen vermieten, wer soll denn jetzt meinen Kredit abbezahlen oder so. Hast du auch so eine Auskunft bekommen? Nee. Ja, was für eine Auskunft? Nach Mietenschutzgesetz können wir gleich drüber reden. Okay. Wüsste ich jetzt nicht. Sowas habe ich nicht. Nee, okay, die Deadline ist gestern mal abgelaufen. Na. Ja, aber meine Wohnung fällt nicht unter Mietendeckel. Ja, ist ja egal. Trotzdem verpflichtet, diese Auskunft zu erteilen. Ist es so? Ja. Okay, keine Ahnung. Also habe ich noch nichts, habe ich jetzt gerade gelesen, irgendwie auch vor ein paar Minuten von, und ich weiß nicht, was es ist. Ich will es mich aufklären. Wie auch immer. Und habe mich da irgendwie lustig gemacht über dieses Mimimi von Leuten, die immerhin sich eine Anschubfinanzierung für eine Wohnung leisten konnten. Und dann halt irgendwie investiert haben und oh Wunder, jetzt irgendwie draufzahlen müssen und der oder die Mieterin das jetzt nicht für den die Kapitalistin abbezahlen kann, die darin wohnt und das einfach nicht ausreicht, weil die Miete gedeckelt wurde. So, und das war eigentlich mein ganzer Antrieb, war sich mir ein bisschen lustig machen drüber und mal irgendwie aufzeigen, so mal hier Freundchen gibt halt auch, oder Freundin in dem Fall, gibt halt auch Menschen, die werden sich sowas nie leisten können. Und es ist halt deine Rendite nicht mehr so geil. Ist halt ein Fehlinvestment, aber immerhin kannst du ein Investment dir überhaupt leisten, um das so ein bisschen klar zu machen. Und dann wurde ich auch sofort irgendwie vereinnahmt von Leuten aus dem, ich sag mal, wie sagt man das denn? Aus dem aggressive deutsche Wohnen enteignen Twitter-Umfeld. Okay. Wenn du dir ungefähr vorstellen kannst, was ich damit meine. Ja. So. Und wurde dann in so Massenreplies eingespannt, mit so 8 Leuten drin und und dann hab ich immer gesagt, komm, hier, lass mal gut sein, nehme ich hier raus. Und dann wurde mir völliges Unverständnis entgegengebracht, dass ich nicht mehr möchte, dass ich in diesen ewig langen Replies drin bin, wo sich halt irgendwie so eine FDP-Truller und dieser komische deutsche Wohnenteignen, keine Ahnung, was woher da kam, sich gegenseitig gestritten haben. Das interessiert mich, der ganze Scheiß interessiert mich nicht. Ich habe meine Meinung klar geäußert. So, und die Olle kann mir den Buckel runterrutschen. Und der Typ nervt mich, will ich gar nicht hören. Aber wenn man das ausschalten kann, diesen Impuls, sich darüber aufzuregen, was ich ganz gut hinbekomme, dann finde ich, kann Twitter wieder ganz, ganz gut funktionieren. Das Einzige, was anders ist als vor 10 Jahren, sag ich mal, ist, dass man für diesen Quatsch nicht mehr so viel Applaus bekommt. Das stimmt. Das geht total unter. Aber mein Problem ist auch gar nicht so Hot Takes, die ich mal, also ich schreibe ja auch gerne Hot Takes. Mein Problem ist, also Hot Takes. Hot Takes. Das ist doch kein Hot Take. Ich habe einfach nur gepöbelt und Leute beleidigt. Das ist ein Hot Take. Das ist per Definition Hot Take. Eine steile These aufstellen, die man eigentlich nur aus Pöbelheitsgründen tut. Ja, aber das war keine steile These. Das war eher so ein hier, check deine Privilegien und du bist ein Opfer. Hau ab, ich will Leute wie dich nicht in meiner Gesellschaft vertragen müssen, das habe ich gesagt. Virtuelle Bananenkiste. Und ich mache das ja auch und das ist immer gerne gemacht. Was mich immer ein bisschen geärgert hat, dass ich deswegen immer sehr, Leute nehmen das bei mir scheinbar immer Also Leute glauben, wenn sie mir folgen, dass es ein ernsthafter Account ist. Und ich leide ein bisschen darunter, weil ich dann schreibe ich dann Unsinn und Leute wollen das dann ernsthaft mit mir ausdiskutieren. Und ich habe darauf keinen Bock. Ich habe einfach nur Unsinn in dem Moment geschrieben. Ich weiß das, aber ich fand es wichtig, dass ich einen Unsinn jetzt schreibe. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist jedes Mal, wenn ich Tokotronic für Musik für alte Menschen erkläre, springen Leute mittelalte Menschen an und fühlen sich beleidigt. Sehr, sehr schön. Oh, oh. Ja, furchtbar. Und so weiter, Hot Takes. Und das wird immer versucht auszudiskutieren. Was ich mir aber gewöhnt habe, ist tatsächlich, du kannst ja Threads muten. Und wenn du also quasi stumm schalte, dann kriegst du keine Notifications mehr für diesen Thread. Was ich also mache ist, ich schreibe einen Hottake, von dem ich weiß, der ist kontrovers und der wird Reaktionen erfüllen und stumm schalte den sofort stumm. Es ist quasi, das ist wie in den Aufzug gehen, kurz furzen, rausgehen und dann einfach Stunden später wieder reinkommen und sich das ganze Massaker angucken. Ja, nee, aber das will man, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte schon sehen, was da passiert. Okay. Ich möchte schon sehen. Ich will sozusagen die Kontrolle über alles haben, über den ganzen Verlauf der Debatte und meine Emotionen dabei. Ich möchte das alles sehen, ich möchte das wahrnehmen und möchte mich in dem Moment entscheiden, interessiert mich das jetzt oder nicht. Und ich möchte aber die innere Ruhe besitzen, auch wenn es mich aufregt zu sagen, ach komm, ist halt nur irgendein anderer Spacken im Internet. Und diese Einstellung funktioniert recht gut. Das ist, glaube ich, ein bisschen präziser als mal ausgedrückt, als das, was ich vorhin gesagt habe. Das war aber auch nie mein Problem mit Twitter. Mein Problem ist tatsächlich mit Twitter, dass Leute Zeug schreiben und mich das dann beeinflusst. Mich hat nie gestört, was Leute über mein Zeug geschrieben haben, weil das war so mir schon immer lange egal. Weil, die war nie in Paris, Claudia kennt die auch nicht, von daher. Hast du eigentlich so, haben wir das noch besprochen, haben wir, hast du so vor Corona Sachen, über die du jetzt nicht mehr reden kannst hier im Podcast, weil es einfach keinen Sinn mehr ergibt? Du meinst so Hobbys oder so Eigenarten und alles Kauzigkeit? Ich hab so ein paar Gags, die nicht mehr funktionieren, zum Beispiel. Ja, das ist auch perfekt die Gelegenheit, sie jetzt rauszuholen. Nee, aber, also... es gibt ein paar Sachen, keine Ahnung, das ist so, ja, weiß ich nicht. Aber hier, das ist eigentlich ganz schön. Ich habe die Verbalmassage erfunden. Was ist die Verbalmassage? Sich anschreien lassen oder Leute anschreien. Und deshalb habe ich auch mir vorgenommen, und das geht halt nicht, weil Leute ja nicht mehr so nah beieinander sind. Das geht ja auch in den Bereich Kosmetik. Und ich habe eigentlich... Körperpflege. Nee, ich möchte in der Nähe vom Hauptbahnhof hier so ein großes Spa aufbauen, so Palmen drin, irgendwie duftet alles gut, schön warm, man zieht sich irgendwie aus, läuft dann Badeklamotten rum, kann sich waschen und so verbali. Und dann wird man halt angeschrien, so. Und der Schalldruck, der massiert einen quasi. Und da hat man dann halt auch Leute, die das auch gut können, die das auch schon seit Jahrzehnten geübt sind. Leute, die sich noch was dazu verdienen wollen, wie zum Beispiel Heinz Dieter. Heinz Dieter ist Rentner, ehemaliger Busfahrer und Müllwerker, Schriftführer am Vorstand des Kleingartenvereins Dicke Hummel in Reinickendorf, Kassenwart im SPD-Ortsverein. Und der, von dem kriegst du dann so eine richtig ordentliche Verbalmassage. In Verbali. Das habe ich mir überlegt. Das wäre eigentlich ganz, das funktioniert aber nicht mehr, weil Corona. Man darf sowas, solche Anwendungen funktionieren nicht mehr. Ha. Das ist schon traurig. Wo tut's denn weh? Was? Schulter? Schulter? Alkohol. Schulter, ne? Skifahrt mit der 80er. In Tirol. Einmal und nie wieder. Schulter gebrochen. Vier Operationen, 2 Jahre, ja. Und dann so richtig schön angeschrien werden, warum Skifahren und das Hobby des Skifahrens scheiße ist. Über diese persönliche Befindlichkeit von Heinz-Dieter hinaus. Aber geht nee, kann man nicht mehr machen. Ja, stimmt. Das ist ich habe auch noch so schöne Wörter aufgeschrieben, die ergeben aber für mich auch keinen Sinn mehr. Ja. Aber es ist trotzdem ein schönes Wort. Sowjetflechte, finde ich schön. Ist gut, ne? Ja, es ist sehr gut. Ist auch ein schöner Sendungstitel. Steht einfach für sich. Ich hatte bisher als Sendungstitel isotonische Pantanylsäure aufgeschrieben, aber es konkurriert hart. Ich finde, Sowjetflechte ist das Allerbeste. Ah, ich hab jetzt nicht so recht, wirklich, keine Ahnung, so an eigenen Kauzigkeiten, auch nicht so wirklich. Also, die einzige, die ich nicht mehr tue, ist halt irgendwie jeden Tag einkaufen gehen, weil das für mich ein Hobby war. Also ich bin tatsächlich gehört zu einer Hobby einkaufen. Denn nicht Shopping. Dennis Moore hat Hobby Einkäufer. Kennst du eigentlich dieses hervorragende Lebenslauf, Freunde treffen, Kino einkaufen. Rücksichtslos, verantwortungslos, arbeitslos, rubbelnd. Wo ist das denn? Keine Ahnung, das ist auch so, das ist aus demselben Ordner wie die Sowjetflechte, das habe ich einfach. Ist dir das eingefallen, als wir Rubbellose gekauft haben oder in diesem Kontext? Das kann sein. Ja. Das kann sein. Aber ich muss das Jens Spahn-Bild, muss ich nochmal kurz hier, ich sehe es gerade auf meinem Telefon, das muss ich nochmal kurz in meinen CDU-CSU-Ordner zum Album hinzufügen. So, okay. Aber ich habe immer drin in Spannung und Freude gefunden, Lebensmittel einkaufen zu gehen. Ich finde das total faszinierend. Lass mir doch meine Kauzigkeit. Nee, das ist doch gut. Das ist alles okay. So. Aber es funktioniert ja nicht. Ich kann ja nicht jeden Tag einkaufen gehen, wird ja wahnsinnig. Bin den ganzen Agro-Leuten. Faszinierend? Pass mal auf, ich sag dir mal, was faszinierend ist. Ich schick dir mal ein Bild. Und das habe ich in meinem Garten ausgerissen. Unten unter den, unter diesen Büschen da haben wir ja noch so Beete und da haben wir, weil wir nicht wussten, wohin damit und die sich vermehrt haben wie Schwein, ganz viele Erdbeeren ausgesondert. Und da habe ich etwas entdeckt an einer Erdbeere. Eigentlich bin ich nur zur Erdbeere gelaufen, weil ich gesehen habe, oh, die blüht ja, ach toll, mal gucken, blüht ja schon und so. Genau. Sieht aus wie ein Gehirn, aber da ist was anderes. Da wuchs was anderes und zwar eine Morchel. Eine Morchel? Eine Morchel, das ist ein Pilz, ja. Wollte gerade sagen. Sag mir, sah aber ziemlich ekelhaft aus. Ich habe mir danach auch die Hände gewaschen, muss ich sagen. Ja, hätte ich auch. Soll ich das in den Sendungsbeitrag reinpacken, das Foto? Ja, klar. Ja. Ich Morchel, kannst du machen, klar. Podcast-Cover. Sowjetflechte. Das Wort Morchel ist mir das erste Mal in, Hier, The Legend of Zelda, Link's Awakening, Gameboy-Spiel. Ja. Ich habe ein Gameboy von meiner Mutter gekauft bekommen, als ich meinen Arm gebrochen hatte in der ersten Klasse. Da waren zwei Spiele bei, Zelda, Link's Awakening und Super Mario Land 2, glaube ich. Und in Link's Awakening findet man irgendwann, relativ zu Anfang, eine Stinkmorchel. Da habe ich das erste Mal das Wort Morchel gelesen oder gehört. Kann mich noch daran erinnern. Das sind so Worte. Diese Stinkmorchel musste man dann übrigens zu Geierwalli bringen ins Hexenhaus. Und dann hat man daraus so ein Puder bekommen, das man auf Büsche draufstreuen konnte. Dann sind die einfach verbrannt oder auf Monster. Und in dem komischen Wald war so ein Waschbär. Und wenn man auf diesen Waschbären, hat man sich immer verlaufen, egal wo man hingelaufen ist, man ist immer wieder vorne am Eingang rausgekommen. Wenn man aber dann, das Puder, also das war wirklich echt krass, ich habe stundenlang gespielt, habe nicht geschnallt, wie man da durchkommt und habe dann irgendwann aus völliger Aggression einfach alles ausprobiert und habe irgendwann dieses bescheuerte Flammenpulver aus der Stinkmorchel, ich glaube, war das wirklich aus der Stinkmorchel, war das ein anderes Pulver, egal, auf diesen Waschbären gekippt und dann ist der explodiert und da war dann ein Mann drunter, der weggerannt ist und man konnte durch den Wald laufen. Das kam jetzt von ganz tief unten, hast du gemerkt, ne? So wie die Sowjetflechte. Das rumort in dir, oder? Also solche Gedanken. Ja, was soll. Übrigens, ich habe hier bis, ohne Witz, was ist heute Freitag? Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag, ich muss echt sagen, ich versacke ja schon ganz schön, ne? ich halte das ja noch so halbwegs, mich hier noch in Bahnen, indem ich hier so ein bisschen Homeschooling mache und dafür sorge, dass ich irgendwie einigermaßen Sport betreibe, indem ich laufen gehe. Ansonsten versacke ich wirklich ganz schön krass. Und ich habe mir für die Switch auch Zelda gekauft, Breath of the Wild war im Angebot und das habe ich einfach bis um 2 Uhr nachts gezockt und bin um 6:30 aufgestanden, um dann duschen zu gehen, um wieder zu arbeiten. Das war so ein obskurer Tag, völlig Wahnsinn. Ich bin abends sogar nach Laufen gegangen und völlig erschöpft und todesmüde um 9 ins Bett gefallen. Und sowas passiert hier öfter. Das ist, hört sich nach so ein bisschen, hört sich nicht gesund an auf jeden Fall. Ja, das war jetzt ein, also jetzt zum Beispiel bin ich auch sehr müde, muss ich sagen. Ich werde auch gleich ins Bett gehen. Ist jetzt, Full Disclosure, 22:30. Ja. Wenn wir mit der Aufnahme durch sind, gehe ich ins Bett. Aber ich, also glücklicherweise ist mein Rhythmus hat sich jetzt gar nicht so krass verändert. Also ich, vor allem, mein Problem ist halt selbstständig, du schläfst immer bis 2. Das kann ich gar nicht. Die Sonne knallt bei mir herein morgens. Das stimmt. Das heißt, ich wache das erste Mal um 7 auf. Das erste Mal wache ich um 7 auf. Ja. Ja, machen wir weiter. Geh ins Badezimmer, mache meine Morgentoilette, lege mich hin und penne dann nochmal so eine Stunde und werde dann von der Sonne vollkommen fertig gebraten und wache dann, stehe dann tatsächlich auf. Das heißt, es ist dann irgendwann so zwischen 7:30 und 9, wo ich dann final aufstehe. So. Und dementsprechend gehe ich dann abends auch so gegen 1 ins Bett. Und überraschenderweise hat sich mein Tagesrhythmus nicht krass verändert bisher. So. Und ich hätte alles anderes erwartet. Also ich hatte Wochen mal, da bin ich um 14 Uhr aufgestanden und habe halt bis 4 gearbeitet und habe mich dann irgendwann so kurz vor 6 schlafen gelegt. Das habe ich bisher noch nicht. Ja, bin ich, also ich werde langsam erwachsen. Letztes Jahr, kannst du dich an letztes Jahr erinnern, als ich im Januar irgendwie 4 Wochen oder 5 Wochen Urlaub hatte oder so? Ja. Da hatte ich doch irgendwie, also 3 Wochen, ich hatte irgendwie so viele Überstunden und habe dann irgendwie 3 Wochen Urlaub angeschoben und so und dann war das irgendwie alles, weil ich von vor Weihnachten bis, weiß ich, 20. Januar. Ja, ja, ja. Und so. Wir hatten ja, genau. Da konnten wir Dschungel podcasten ohne Probleme. Da konnten wir Dschungel podcasten ohne Ende. Und da habe ich die ersten Nächte, da hatte ich mir hier ausgeliehen, Far Cry 5, glaube ich, von dem Schwager meines Schwagers für die PS4 und habe hier regelmäßig bis um 5 Uhr nachts gespielt. Bin dann irgendwie um 7 aufgestanden, habe die Kinder zur Kita gebracht und habe mich wieder ins Bett gelegt. Ja. Ich hab mir jetzt so, darf man auch keinem erzählen. Kommt das Jugendamt direkt. Sowjetflechte. Ich habe mir jetzt eine Grafikkarte gekauft, letztens, vor ein paar Wochen. Ach, gibt's ja gar nicht. Ja, ja. Und dachte auch so, oh, jetzt habe ich jetzt so eine, plötzlich kann ich spielen. Und wer das hat, total übertreiben. Und stelle fest, nach so einer Stunde habe ich keinen Bock mehr auf Spielen. Jetzt habe ich einfach 400 Euro in den Wind geblasen. Für irgendwie so eine Stunde Entertainment. Deswegen, ja, also. Habe ich dir, kennst du eigentlich unseren, ich weiß, habe ich dir das geschickt? Wir haben vor einigen Jahren mal Ostern in Berlin verbringen müssen und konnten nicht zur Familie fahren. Warum, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen und haben eine Ostertradition geschaffen. Kennst du die Geschichte? Nee. Und also wir haben angefangen, aber ich habe sie vergessen. Und wir haben angefangen, Osterpizza zu backen. Kennst du nicht? Nee. Geil, das wird witzig. Und also wirklich, ohne Witz, Osterpizza, haben also angefangen, Pizzateig zu machen und haben die dann belegt und in Form geschnitten und belegt wie Osterhasen oder wie Eier und haben die dann so. Ich versuche dir das mal rauszusuchen und dir zu schicken. Habt ihr das dieses Jahr auch wieder getan? Ja, genau. Okay. Darauf wollte ich hinaus. Und das Das Ergebnis wirst du gleich sehen, warte mal. Wahrscheinlich genau. Das ist so eine. Sieht aus, könnte aussehen wie ein Hase, aber ist wahrscheinlich so tolle Abscheulichkeit. Hast du bekommen? Ja. Hast du bekommen? Das, oh komm, das ist gut. Das ist nicht schön. Der Hase ist gut, definitiv. Das Osterei hat ein Gesicht, oder? Sieht so aus wie so eine. Das sieht aus wie dieser Football aus Castaway. Ja, aber so. Und weil also, wenn du weißt, was Tom Cruise mit dem Football getan hat. Jetzt pass mal auf. Du hast jetzt auch das zweite Bild. Du siehst ja nach dem Backen aus, ja. Ist ein bisschen verlaufen. Ist ein bisschen verlaufen. Aber der Hase ist ganz gut geworden. Der Hase ist gut, ne? Ja. Der Hase ist gut geworden. Wir haben es ein Jahr später nochmal in Ostfriesland gemacht, tatsächlich. Und dieses Jahr wollten wir es wieder machen. Und ich sag mal so, ich war nicht zuständig dafür, den Hasen auszuschneiden und auch nicht zu belegen, ja. Aber die Stimmung war irgendwie ein bisschen gereizt, hatte ich den Eindruck. Und ich finde, das könnte man dem Hasen auch ansehen. Ich finde, der Hase sah dieses Jahr so ein bisschen aus, als hätte der ein bisschen viel Crack geraucht. So, es lädt. Oh Gott. Das sieht wirklich aus wie so eine Karikatur aus, keine Ahnung, in so einem schlimmen Nickelodeon-Ding. Oh Gott. So, das ist so. So ein schwermetallgeschädigter Hase oder so. Das ist, wenn sowas halt sprechen würde, wäre es erst, was er sagen würde. Please kill me. Please kill me. Vielleicht hat er auch Sowjetschlechte. Ich leide darunter. Wer ist denn auf die Idee kommt, diesen drei Alibi-Champignons? Du, ich habe gesagt, ich war nicht dafür zuständig. Kannst du ja ausrechnen. Ich habe immer noch ein Bild für dich. Die Zwiebelringe als Auge. Die sehen aus wie so Spiralen. So Psycho-Spiralen. Ja, ist gut. Ja, ne? Ist eigentlich ganz schön. Das muss ich noch. Ich habe angefangen, mir so Alben zu machen. In Fotos. Ja. In der Fotos-App. Du meinst jetzt, sprechen wir über Politiker-Alben? Ja, auch. Aber ich habe auch ein Wrestling-Album. Das ist auch sehr gut. Politiker-Alben habe ich auch, ja, genau. Na, ich hab dir ja heute noch ein Bild gesendet, das finde das ist. Ja, das habe ich auch wieder in CDU, CSU gespeichert. Von wann ist das? Keine Ahnung. Ich habe das. Weißt du, wo ich es gefunden habe? Dafür wäre ich jetzt geschlagen. Und zwar habe ich mir einen BuzzFeed-Artikel gelesen, der auf Facebook verlinkt war. Dieser BuzzFeed-Artikel handelte davon. X-Fotos, Deutscher als Deutsch oder Überdeutsch-Fotos oder so. Und es waren halt sehr viele Fotos nach dem Motto Parkverbot links und rechts auf diesem Parkplatz, so Schilder halt, sowas. Und dann war halt da auch Angela Merkel, die scheinbar Landwirtschaftssimulator spielt. Und zwar ist das so, ich vermute mal, es ist von der Grünen Woche oder so bestimmt. So sieht das so bestimmt aus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und da steht es ja gut an. Könnte auch Gamescom sein, also ehrlich gesagt. Ja, aber auf der Gamescom wird es ja nicht Landwirtschaftssimulator spielen. Aber es ist einfach zu schön. Weiß man's? Also. Ja. Aber es ist halt, wahrscheinlich war sie halt 5 Minuten am Stand, hat irgendwie den Controller in die Hand gedrückt, jemand hat ein Foto abgedrückt, schön hinten Banner, Landwirtschaftssimulator. Ich könnte es mir vorstellen, dass Angela Merkel sowas spielt. Sehr spannend. Nee, da hat sie keine Zeit für. Ob die Snake auf ihrem Handy daddelt? Daddelt an Angela Merkel. Farmville, Coinmaster, oder wie heißt dieses jugendgefährdende Coin-Cash-Coin-Dingsi? War das nicht irgendwie das mit den Schlumpfbären? Das mit den Schlumpfbären war ja Farmville. Nee, nein, das mit den Schlumpfbären. Mit den Schlumpfbären, das war doch irgendein so ein Schlumpfding. Ja, Schlumpfbären war, glaube ich, die Parodie aus South Park, aber ich spreche ja von Coinmaster, das irgendwie ja jugendgefährdend war oder so. Oder nicht ist, aber ja. Wo du halt. Also du meinst das, wofür ganz DSDS Werbung gemacht hat? Ja, genau. Und ja, das Coinmaster. Coinmaster. Ja, ist auch DSDS. Hier, andere Frage. Wie ist denn deine Meinung zu Corona-Tracing-Apps? Tracing. Oh, schwierig. Schwierig, ne? Na, also das Ding ist halt, prinzipiell hat das seinen Sinn und ich glaube, dass wir kurzzeitig für so eine gewisse Art und Weise auf bestimmte Datenschutzgrundsätze, andersrum. Prinzipiell gibt es da zwei Ansätze. Und die alle Ansätze funktionieren nach dem Prinzip, die App sendet halt ganze Zeit so eine Leuchtboje, bist du halt, so eine Bluetooth-Leuchtboje. Und andere Leute sehen dich und wenn die Handys dann untereinander feststellen, so ey, beide Geräte waren einen bestimmten Zeitraum X in einer räumlichen Nähe, das kann man gut messen, das Bluetooth-Signal hat die entsprechende Information, liefert mit also quasi, das iPhone sendet diese Leuchtboje und sagt so, ich sende mit folgender Stärke und das kommt bei dir an und du siehst halt, aber es kommt jetzt noch mit dieser Stärke an, daraus kann ich dann halt die Amplitude rausmessen. Das geht relativ technisch ganz okay, wobei es dann noch um Einstellungen geht, aber prinzipiell ist das Grundprinzip und dann kann man sagen so, ey, das Handy erfasst, welche Bluetooth-IDs ich in letzter Zeit gesehen habe, die man so festlegen würde, nach dem Motto 15 Minuten ganz eng und 30 Minuten etwas weiterer Abstand und dann wird das auf eine Liste abgehakt. Und warum lachst du denn jetzt? Weil du mir ein Star Trek-Meme gesendet hast, das jetzt beschreiben werde, um es kaputt zu machen. Und zwar siehst du da Captain Kirk auf seiner Brücke und da steht dann in Meme-Form oder Image-Marco heißt es ja ganz korrekt, Captain Kirk hat immer Brückentag. Und jetzt ist es nicht mehr witzig. Ja, ich finde es schon. Eigentlich schon, ja. Und jetzt, was ist die Sache jetzt mit den IDs? Du kannst die speichern auf dem Gerät und was du machen kannst, ist jetzt, die auf dem Gerät zu belassen oder du kannst sie auf einen zentralen Server hochladen. Das sind so die zwei prinzipiellen Ansätze. Sie haben Vor- und Nachteile. Bei so einem zentralen Ansatz, klar, großer Nachteil, große Datenbank kann halt größere Gefahr. Aber einerseits könnte man auch daraus halt wieder epidemiologische Daten ziehen. Also hat einen wissenschaftlichen Vorteil, hat einen Datenschutznachteil. Dezentraler Ansatz, datenschutzfreundlicher, aber für die Wissenschaft weniger Nutzen. Aber beide Systeme prinzipiell. Aber ist es denn wirklich datenschutzfreundlicher? Ist die Frage. Denn man kann ja auch so lustige Angriffsvektoren darauf fahren, nämlich sobald du weißt, also du kannst ja sehr, sehr leicht rauskriegen, wer welche ID hat. Nummer hat sozusagen, weil welche ID hat. Ja. Die IDs wechseln durch. Apple hat initial gesagt, es gibt diese Apple-Google-Plattform. Hatten sie gesagt, glaube ich, alle 15 Minuten wechselt diese ID. Sie haben den Mechanismus jetzt nochmal geändert, dann wechselt sie alle 5 Minuten und wird jetzt komplett random generiert. Das heißt, es ist nicht vorhersagbar, welche IDs du hattest und haben wirst. Das war vorher nochmal, gab es da eine prinzipielle Möglichkeit, aber das war auch wieder alles sehr unwahrscheinlich. Habe auch wenig Ahnung von Kryptographie, aber prinzipiell ist diese ID random generiert. Das heißt, wenn du den ganzen Tag durch die Gegend rumläufst, hast du einmal eine Liste von IDs über 2 Wochen. Irgendwann sagt ein zentraler Server, folgende IDs haben Corona. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten wieder. Du kriegst es einfach, du pushst deine IDs halt auf den Server, die du die über den Tag verauflatten hattest, und dann werden macht der Server dieses Matching nach dem Motto, ah, okay, hier, du hast jetzt diese Geräte, sind das betroffen, die kriegen jetzt eine Information. Oder es passiert auf dem Gerät, das heißt, man lädt sich jeden Tag quasi so eine Liste von Corona-IDs runter, die Corona haben, und das Gerät selber macht dann die Benachrichtigung. So. Ja. Bist du fertig? Oder? Nee, aber was noch zusätzlich ist quasi noch, was ein weiterer wichtiger Punkt ist, du wirst auch in einem dezentralen Ansatz einen zentralen Server haben, weil diese Auslösung nach dem Motto, ich habe Corona, die erfolgt nicht, dass du einfach dem Handy sagst, ich habe Corona, weil das wäre Missbrauch, weil es würden Leute trollen, um Leute zu ärgern, sondern du musst quasi eine Bestätigung eines nennt sich das, im Deutschen haben sie es Laborbestätigung genannt, aber da kriegst du quasi so einen Schlüssel, vielleicht einen QR-Code oder was anderes, wenn du den scannst und dann sagst, ich möchte meine Daten jetzt freigeben, dann werden deine IDs auf den zentralen Server hochgeladen und dann werden andere Leute angefangen zu benachrichtigt. So. Also musst du quasi dir so ein Corona-Zertifikat im Bürgeramt besorgen, hast einen Termin in 6 Wochen und das erklärt dann auch wieder, warum wir wieder eine 8-wöchige Verzögerung haben. Dennis, was ist denn jetzt deine Meinung? Du hast 2 Möglichkeiten. Es war nur ein Spaß. Letzte Satz war ein Spaß. Aber findest du das jetzt gut? Sollen wir das tun oder nicht? Ich hätte gerne einen dezentralen Ansatz, weil Contact Tracing funktioniert. Das Problem mit Contact Tracing ist, gerade im Case von Corona ist, dass Contact Tracing funktioniert, aber es sind einfach zu viele Fälle und bisheriges Contact Tracing ist einfach zu langsam tatsächlich. Während du halt sagst, du hast Symptome, das heißt, du warst schon 3-4 Tage ansteckend. Ja, und es ist halt krass beeinflusst durch den Faktor Mensch, ne? Genau. Und zwar einmal durch den Menschen oder im besten Fall das Team, aber in Wirklichkeit ist es ja nur sozusagen ein Teil der Arbeitskraft eines Menschen im Gesundheitsamt, der versucht irgendwie was nachzuvollziehen und dann natürlich immer das Gedächtnis des oder der Betroffenen. Das ja auch, wie man ja weiß, sowas funktioniert ja auch nicht so richtig lückenlos, um mal ganz vorsichtig zu sein. Und was du noch zusätzlich machen kannst, ist halt, du könntest ja sagen, initial, diese App wird ausgelöst, also deine Kontakte werden benachrichtigt, wenn du ein Laborergebnis hast. Du könntest aber zum Beispiel regional in so eine Situation kommen, dass es so stark ist, dass du gar nicht auf ein Labor wartest, sondern sobald jemand Symptome zeigt, kriegt er einen Code und er wird sofort, alle anderen werden benachrichtigt. Das wäre so quasi nochmal eine hypersensibilisierte Version des Ganzen. Dass man nicht nochmal einen Tag auf Labor warten muss, oder 1-2 Tage, sondern sagt, okay, du hast eine Erkältung, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das Corona, deswegen lösen wir das jetzt in allen deinen Kontakten jetzt aus. Und so hat man wieder 2 Tage gespart. Und das sind halt wieder, so kann man das halt schon in den Griff bekommen. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir das machen, weil ich habe keinen Bock, mir zu merken, mit wem ich mich getroffen habe, wie und wann. Das kriege ich nicht hin. Was wir aber halt noch zusätzlich machen müssen, zudem ist nicht jeder ein Smartphone. Das heißt, wir müssen noch Leuten, was weiß ich, so Bänder geben, die auch Bluetooth-Gedöns machen. Also wir könnten das immer noch weiter ausbauen, das Ganze. Aber jetzt für den Moment ist es, glaube ich, eins der effektivsten Maßnahmen neben Abstand und Maske, ist das quasi dieses so ein schönes Dreieck, was sich einfach gegenseitig unterstützt. Keine Maßnahme an sich hilft, aber alle 3 zusammen könnten es jetzt einfach mal packen. Deswegen hätte ich es gerne. Das Problem ist nur einfach, dass die Deutschen, vor allem der Deutsche, einer der deutschen Entwickler ist einfach ein Sturkopf, ein oller Sturkopf, der unbedingt auf dieses komplett bescheuerte zentrale System, die zentrale Server-Variante setzen möchte. Was halt dafür sorgt, dass natürlich bei uns diese relativ starke digitale Bürgerrechtsbewegung auf die Barrikaden läuft, das wiederum eine Kontroverse in der Presse erzeugt und direkt die App schon wieder delegitimiert, weil diese App wird freiwillig sein. Die können wir nicht Leute dazu verpflichten. Auch wenn das rein rechtlich gingen würde, ich habe das auch gelesen, irgendwo im Verfassungsblog gibt es einen Artikel dazu, rein prinzipiell kann man sich da eine Rechtsgrundlage zusammensuchen und die würde auch wahrscheinlich halten und die Leute dazu verpflichten. Aber Zwang ist scheiße. Bei Zwang machen die Leute erst recht nicht mit und schwierig alles. Und wenn man es aber schafft, dass irgendwie 60%, 50% da mitmachen, der Deutschen, dann ist das schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es halt gerade so komplett verkopfte, der Typ ist halt stur, es ist ein IT-Berater der Bundesregierung, vermutlich erhofft er sich wirtschaftliche Vorteile aus seinem Modell oder er möchte nicht zugeben, dass er initial falsch lag, keine Ahnung, aber es fährt gerade total gegen die Wand, die Nummer. Und wir werden wahrscheinlich nur dadurch gerettet werden, dass sein Ansatz nicht funktionieren wird, weil Apple und Google sagen wird, nee, so machen wir das nicht. Du kannst unsere APIs so nicht nutzen, die sie jetzt gerade einbauen für diese Fälle. Das ist so, wie in Frankreich ist. So. Ich reg mich gerne auf über das Thema, ich bin einfach nervt. Nee, ist alles gut. Ich finde das okay. Ich möchte aber warnen, und jetzt wird's wieder politisch. Ich möchte warnen davor, dass man sagt, wir machen politische Entscheidungen, ob wir lockern oder ob wir wieder verschärfen, abhängig von Teilnehmern an solchen, wie nennt man das, an Feldstudien, Felduntersuchungen, Tracing, bla. Also machen sie nicht von abhängig. Und andersrum ganz genauso, wir sagen nicht, nur weil wir genug Leute haben, die teilnehmen, lockern wir jetzt pauschal. Also davor würde ich vor dieser Entscheidung oder dieser Kausalität, die ja oft auch genannt wird, ne? Ja. Wenn wir alle irgendwie Tracing-Apps benutzen, dann können wir alles wieder ganz locker machen, weil dann ist alles kein Problem. Das halte ich für Quatsch. Das halte ich für wirklich einen Unsinn. Klar kann man das dann zurückverfolgen, irgendwie alles, und es ist ein bisschen einfacher, das auch wieder einzudämmen. Aber ich glaube, wo man sich selbst vormacht, dass da ein logischer Schluss bestünde, besteht keiner, weil da auch wieder eine politische Entscheidung zum Tragen kommt dazwischen, nämlich eben die Abwägung. Soll das so sein? Wollen wir das so? Und ich würde irgendwie davor warnen, das unbedingt zu verknüpfen. Ja. Ich halte das generell für ein schönes Analyse-Tool. Die Ausbreitung und auch die Ausbreitungswege und letztlich auch einzelne Menschen. Also das zu verstehen und auch einzelne Menschen dann besser auch isolieren zu können und die Ausbreitung eindämmen zu können. Aber das sozusagen ist nur ein weiterer Vektor, ein weiterer Angriffsvektor, den wir als Gesellschaft haben, auf die Ausbreitung des Virus einzuwirken. Und wenn wir den haben, dann ist der erstmal gut, weil der hilft uns und macht Dinge besser. Und natürlich können wir auf der anderen Seite sagen, okay, dafür lassen wir andere Sachen wieder ein bisschen schlabbern. Wenn wir am Ende sozusagen so das gleiche Ergebnis verfolgen, also sozusagen wie so eine Waagschale, ja. Also jetzt habe ich links ein bisschen weniger, dafür kann ich rechts dann auch ein bisschen weniger, also ein bisschen runternehmen, und dann wiegelt sich das, man könnte ja auch beides drauf liegen lassen, und dann ist die Waage immer noch ausgeglichen, aber insgesamt liegt mehr drauf, also in diesem Fall mehr Druck auf dem Virus oder mehr Druck auf ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich hoffe, das Bild ist halbwegs rübergekommen. Ne? Die Entscheidung könnte ja auch eine andere sein. Wir wägen nicht ab und sagen nur, wir haben jetzt hier einen besseren Weg gefunden, um das hinzubekommen. Man könnte ja sagen, wir machen beides. Wir wollen es einfach noch krasser haben und diese Reproduktionszahl irgendwie auf 0,2 drücken oder so. Und dann eben dafür sorgen, dass wir binnen weniger Monate das Ding hier erledigt haben. So. Das ist eine total vollkommen politische Entscheidung. Ob du jetzt 1 haben genau. oder 0,2, ist genau. Das hat jetzt kein Virologe gesagt, sondern Virologen haben gesagt, hey, Helmholtz hat gesagt, wir können auf 0,2 gehen, dafür müssen wir aber die Maßnahmen verschärfen, müssen das und das tun. Oder wir bleiben jetzt hier versuchen auf 1 zu bleiben, dafür müssen wir nicht so krass verschärfen, aber müssen aber trotzdem dann dafür in Kauf nehmen, dass mehr Leute auf Intensivbetten landen, und deswegen statten wir die besser aus. Das sind halt verschiedene. Das sind politische Entscheidungen. Das ist Politik runtergebrochen. Abwägung von Dingen. So. Und Kosten und also gesellschaftliche Kosten erkennen und also nicht mal wirtschaftlich, sondern einfach gesellschaftlich Kosten erkennen. Und das Ganze ist halt, deswegen, warum ich diese App so wichtig finde, ist einfach, weil sie einfach, wie gesagt, noch eine zusätzliche Maßnahme sind. Und vor allem hätte ich den Eindruck, dass die Leute. Es könnte halt auch einen psychologischen Effekt haben für das Motto, ey, Leute installieren sich eine App und die fühlen sich, als würden sie, also sie könnten sich, also man kann daraus das Gefühl ziehen, dass man jetzt hier mithilft, das zu bekämpfen. Und es hat so einen empowernden Moment, so wie man jetzt quasi, vieles wichtig ist, jetzt eine Maske zu tragen, einfach als Zeichen der Solidarität, als solidarisches Zeichen, ey, ich habe wahrscheinlich nicht Corona, ich bin mir aber sehr bewusst, dass manchmal Corona asymptomatisch verläuft. Und quasi als solidarisches Zeichen trage ich diese Maske. Und was ich sehr interessant finde, das möchte ich nochmal sagen, ist, also ich habe nichts gegen Datenschutz und ich habe auch nichts dagegen, dass wir uns gesellschaftlich darum kümmern, dass wir insgesamt weniger private Daten umher jonglieren und es ermöglichen, dass wir völlige, untechnisch durch unsere Daten so Persönlichkeitsprofile und Persönlichkeitsbewegungsprofile erstellen können und es wie für alle völlig gläsern machen, habe ich völlig was dafür. Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, viele Menschen tun das jetzt schon, heute schon. Du und ich übrigens auch. Ja. Und zwar im Wesentlichen tun wir das aus Unterhaltungsgründen. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, wir gucken irgendwie Dinge auf Facebook nach oder sind bei YouTube oder keine Ahnung was. Machen wir einfach, weil wir uns unterhalten wollen. Und Google, zum Beispiel, bestes Beispiel ist, Google-Standortverlauf an seit mehreren Jahren, weil ich das eine wichtige Information für mich finde und ein praktisches Tool. Deswegen habe ich das quasi, mein Risk-Model ist dann darauf angepasst. Ich finde das so nützlich, dass ich bereit bin, dass Google weiß, wo ich jederzeit bin. So. Ganz genau. Aber, so, jetzt machen wir, jetzt sozusagen, klar, jetzt geht es nochmal um ein bisschen sensiblere Daten als vielleicht das einfache, keine Ahnung, ich schaue gerne Bastelvideos auf YouTube oder eben Over-Fire-Cooking-Videos im Facebook-Stream. Macht natürlich keiner. Macht sowas, schaut ja keiner, ist ja klar. Klar, ein bisschen sensibler ist die Information schon. Bin ich krank, bin ich nicht krank? Logisch. Aber ich würde mal sagen, im Gegensatz zu Unterhaltung oder irgendwie die Möglichkeit des Kontaktes, den Kontakt zu halten mit Menschen aus der eigenen Vergangenheit, die irgendwie das Internet nicht anständig nutzen, sondern nur Facebook, das ist doch hier schon mal eine ganz andere Hausnummer irgendwie. Und ich verstehe grundsätzlich natürlich schon, dass es auch die Diskussion darüber eine Datenschutz dass die Diskussion darüber auch den Datenschutz beleuchten muss, aber ich finde das irgendwie so ein bisschen unlauter irgendwie von viel, also ich würde mich nicht trauen zu sagen, nee, ich bin doch nicht bescheuert und installiere mir nicht so eine App. Und dann nachher können die alle und dann finden die raus und keine Ahnung was, alles unsicher, unsicher, unsicher. Aber dann wende ich mich von dieser Debatte ab, ja, leg mein iPhone zur Seite und schau mir auf dem Rechner irgendwie Katzenvideos bei YouTube an. Vor allem. So, ja, ist halt komplett eingeloggt mit dem Google-Account. Völlig bescheuert, völlig bescheuert. Na, selbst abseits davon, ob jetzt deine Daten jetzt mal bei Facebook oder so sind. Und jetzt, das Ding ist halt auch, was so in Nerd-Verschwörungskreisen gerade läuft, jetzt nutzt der Staat die Gelegenheit, die Überwachung auszubauen. Und das tut er jetzt heimlich über so Corona-Apps. Also, wenn der Staat dich überwachen möchte, dann tut er das einfach. Wenn er wirklich, wenn du glaubst, dass er totalitär ist, dann hat er schon längst getan. Es ist halt so ein Faden, also so ein komisches Argument. Und vor allem die nächste Sache ist die Information, ob du krank bist, ist eine Information, die liegt beim Staat. Nur der Staat ist ja nicht ein großer Raum, in dem einfach alles reingekippt wird, wie so eine Müllhalde. Doch, natürlich, Dennis. Das kennst du doch. Der Staat ist ein komplexes System und das heißt, natürlich ist die Information, ob du krank bist, liegt dem Staat vor. Und zwar in Form von, dein Arzt übermittelt einen ICD-Code an deine Krankenkasse. Aber wir haben in Form von Gesetzen. Das ist ja keine unmittelbare Staatsverwaltung, ne? Schon was anderes. Aber prinzipiell haben wir ja genug Grenzen eingezogen durch Gesetze. Aber selbst zum Beispiel auch, ob du Corona hast, ist eine meldepflichtige Krankheit. Das heißt, nach dem Infektionsschutzgesetz muss das dem Staat gemeldet werden. So. Und zwar auch mit Adressdaten und so, weil das Gesundheitsamt dann quasi darauf verpflichtet ist, zu handeln. Das heißt, wir haben aber entschieden für uns, in folgenden Fällen können wir solche Grenzen brechen, aber dafür gibt es dann weitere Grenzen. Das Gesundheitsamt darf dann trotzdem halt nicht durch die Gegend rumplappern und sagen, dass du Corona hast. So wie das, weiß ich nicht, in anderen Ländern gerade, also China ist das Beispiel, wo dann einfach öffentliche Listen ausgehangen wurden. So, das ginge hier in Deutschland nicht. Das ist einfach, also, weil es einfach nicht erlaubt ist und das ist einfach unser Verständnis von Gesellschaft und auch von Leuten, die, also, das ist das nächste Ding. Der Staat ist ja nicht irgendwie ein 150-Kilo-Mann im Keller, der den ganzen Tag bösartig sind, der bösartig ist und sich einfach jeden Tag neue Gemeinheiten ausdenkt, sondern der Staat sind Hunderttausende von Menschen, die versuchen, das Beste jeden Tag draus zu machen, dass sie ein komplexes System sind. Und die Leute haben auch alle Wertsysteme. Da sitzen nicht im Gesundheitsamt bösartige Menschen, die nur darauf warten, diese Daten endlich zu Geld zu machen. Es ist halt so ein komisches Bild vom Staat. Der Staat als böswichtiger, so dieses FDP-Gedöns, das ist so eine Übermacht, die unkontrollierbar ist und die muss man bei jeder Gelegenheit bekämpfen, weil es ist wie so ein tentakeliges Monster, das sich im Zweifel sonst überall ausbreitet. Es ist halt so ein negatives Bild, das einfach furchtbar ist. Wir müssen einfach nur Sorge tragen, in unseren kodifizierten Regeln, aka Gesetze, dass die App nur für diesen Zweck benutzt werden kann. Wir können unsere Gesetze schreiben, dass diese App zum Stichtag X abgeschaltet wird. Dann können wir dafür Sorge tragen, dass die Server, auf die das läuft, da kann man es im Gesetz vorsehen, die müssen vernichtet werden und diese Vernichtung muss, weiß ich nicht, im Zweifel öffentlich auf einem Dorfplatz stattfinden. Dafür können einfach Sorge tragen und dann kann man prinzipiell solche Dinge sehr, sehr gut heilen. So, und das, aber diese Debatte ist halt immer so grundsätzlich, weil Leute plötzlich glauben, weil das ihr prinzipielles Metier betrifft, dass sie jetzt handeln müssen. So wie es halt so initiale Stellungnahmen vom CCC gab, die ja sagen, ja, das mit dem Contact Tracing, wissen wir auch nicht, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Das ist nicht eure Entscheidung. Da sitzen Virologen und Epidemiologen und sagen, wir brauchen das. Jetzt ist der beste Weg zu sagen, okay, wie kriegen wir das am besten hin, dass ihr damit glücklich seid und dass die damit glücklich sind. Einen fucking Interessensausgleich schaffen. Und nicht so stur, ideologisch ist das falsche Wort, ich möchte das nicht ideologisch benutzen, aber stur zu sitzen nach dem Motto, ja, wir, weil jetzt, da könnte jetzt die Möglichkeit geben, dass der Staat oder das Google oder der Amazon jetzt plötzlich um die Ecke kommt und jetzt die Gelegenheit nutzt, deine Daten abzusaugen. Ich verweigere mich diesem negativen Bild von Gesellschaft und von Verwaltung und von Staat, weil Nation ist scheiße, aber Verwaltung ist gut. So, das wollte ich sagen. Ich glaube, das ist fast so schön wie Sowjetschlechte. Nation ist doof, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, eben das, was du sagst, dass wir aufpassen, dass das alles zeitlich... Habe ich irgendwas gesagt? Ich habe, glaube ich, einfach in den letzten 10 Minuten einfach rumgerannt. Nee, dass es zeitlich begrenzt ist und ja, dass wir darauf achten, dass wir unsere Freiheiten auch zurückbekommen. Und ich finde das fast so lächerlich, dass ich es kaum aussprechen mag, aber wer glaubt denn allen Ernstes, also wer glaubt tatsächlich, dass... nachdem dieser Bums vorbei ist, also das heißt, wenn wir einen Impfstoff gefunden haben, der funktioniert, so in einem Dreiviertel bis ein Jahr oder so, und wir geimpft worden sind, wer glaubt denn, dass sich dann irgendjemand hinstellt und sagt, nee, aber demonstrieren dürft ihr trotzdem nicht oder auf Konzerte gehen dürft ihr trotzdem nicht oder ins Fußballstadion gehen dürft ihr trotzdem nicht. Oder im Park auf der Wiese liegen, dicht nebeneinander, dürft ihr trotzdem nicht, ihr bleibt jetzt fein zu Hause, wir unterdrücken euch. Wer glaubt das denn tatsächlich real, also das ist doch, da muss man doch schon wirklich so viel, also da muss man doch schon fast wahnsinnig sein, um zu glauben, dass das über diese Phase hinausgehen wird. Und da muss man schon wirklich hart zumindest... da muss man ja nicht mal mit der Verfassung argumentieren, dass das nicht ging. Allein der politische Druck würde dafür sorgen, dass Leute einknicken und sofort sowas einkassieren. Da muss man ja nicht mal sagen, dass es zu dem Zeitpunkt, wenn das abgelaufen ist, der ganze Scheiß hier, dass diese Regeln dann einfach verfassungswidrig sind. Nein, einfach der politische Druck würde schon dafür sorgen, dass sie wegkommen. Und der beste, und mal ganz ehrlich, aber ehrlich gesagt, der beste Anhaltspunkt dafür, dass diese These nicht falsch ist, ist doch das, was wir die letzten Tage gesehen haben. Dass nämlich auf öffentlichen Druck gelockert wird. Möglicherweise, das ist zumindest das Gefühl, dass uns einige Virologen so schildern, die nicht völlig den Verstand zu verloren haben scheinen, verloren haben zu scheinen getreten, oder wie auch immer das grammatikalisch korrekt gesagt, tuten worden wäre. Ein bisschen zu viel, also ein bisschen zu viel gelockert als zu wenig. Das ist doch schon, da sieht man doch schon den politischen Druck, der dahinter steckt, der dann zu solchen Entscheidungen führt. Und auch die Argumentation, die ich auch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, durchaus nachvollziehbar finde, dass man sagt, okay, wir lockern jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir dürfen auch die Leute nicht verlieren und müssen jetzt aufpassen, ja, dass nicht alle sozusagen mit Verstand zu denen überrennen, die sagen, das ist hier à la Aurich TV Hysterie, was wir hier betreiben. Und die nicht verstehen, dass die Mechanismen, die wir ergriffen haben, dazu da sind. Oder eben genau das Ergebnis, das wir jetzt sehen, dass wir wenige Infektionen haben und dass unsere Intensivstationen klarkommen mit den Fallzahlen, dass das herbeigeführt hat. Weiß nicht, Faden verloren. Punkt. Nee, du hast damit recht. Du hast einfach, also es ist halt, der politische Druck ist ganz halt am Arbeiten. Das ist ja kein isoliertes System. Das ist auch, wo ich den politischen Dualismus so richtig furchtbar finde. Ist halt, er so tut, als würde er quasi von außen beobachten und er nur beschreiben, was ist. Aber in Wahrheit ist das ja wie Quantenphysik. Durch deine Beobachtung beeinflusst du das System. Weil wenn auf Spiegel Online... Das ist jetzt aber schon wieder fast esoterisch. Naja, also, wenn auf Spiegel Online auf der Top-Meldung irgendeine Sache ist, darauf reagieren Politiker. Aus diesen Reaktionen werden neue Nachrichten. Diese neuen Nachrichten erzeugen weitere Reaktionen. Das ist ein klassischen, also so funktioniert das ja. Das ist ja nicht aus dem luftleeren Raum. Das muss ja bösartig sein, so wie die Bild-Zeitung, die irgendwie eine These hat und dann Leute abtelefoniert und hofft, dass sie das passende Zitat findet. Sondern es ist oft einfach so, da sagt irgendjemand was und das, worüber berichtet oder die Entscheidung darüber, dass man darüber berichtet, löst halt wieder weitere Reaktionen aus, die dafür dann wieder relevant sein könnten, darüber zu berichten. Und das ist halt, das ist einfach ein lebendes System, das einfach sich jeden Tag neu ausbalanciert. Und das wird dann auch in der Krise genauso sein. Die Leute werden das in Frage stellen. Und zusätzlich, mein Gott, wir schreiben... Sie tun es auch jetzt schon. Ja. Und wir schreiben, und vor allem das Nächste ist, diese ganzen Gesetze werden ja auch Ablaufdaten geschrieben. Alle Verordnungen haben Ablaufdaten. Da muss ja nicht mal jemand, am Ende im Worst Case muss ja niemand da hinstehen und das im Gesetzblatt wieder rauskratzen, sondern das läuft einfach ab. Das verfällt so, einfach. Wir haben alle Verfallsdaten, und dann, diese Sachen. Und dann das Nächste, dann jetzt mal das nächste Ding. Wenn wir, also um so einen richtig krassen, autoritären Unterdrückerstaat irgendwie an den Start zu bringen, braucht man halt auch ein paar mehr Polizisten. Ja. Ne? Jetzt mal ohne Scheiß, dass sie da in der Lage sind, diese bekloppten Demo da am Rosa-Luxemburg-Platz einmal die Woche, wo sich irgendwie Ken Jebsen und sonst welche komischen Gestalten tummeln und das haben wir noch gar nicht besprochen, ne? Dass sie irgendwie die Tagesschau geschafft haben, so unreflektiert. Egal. Ach. Lassen wir jetzt sein. Dass die Polizei Berlin schafft, das aufzulösen, ist klar. Aber wenn hier, sag ich mal, 5% der Bevölkerung, ja, also so 200.000 Menschen vielleicht, in Berlin, verstreut über die Stadt auf die Straße gehen, weil eben, also 5% ist jetzt nicht so super viel. Da hat man schon deutlich größere Demos in Berlin gesehen. 200.000 Menschen. Weil tatsächlich diese Sachen nach Corona-Ende nicht mehr, also die Freiheiten uns nicht zurückgegeben würden oder so. Nie im Leben wäre die Polizei in der Lage, das alles aufzulösen und zu unterdrücken. Also das ist völlig, ich finde diesen Gedanken, der ist so absurd. Das heißt absolut gar nicht, dass wir nicht aufpassen müssen, dass dass der Staat so mächtig wird und so autoritär werden kann, dass wir ihm so viele Rechte geben, dass er uns alle knechten kann, wenn er möchte. Nur jetzt ist es halt einfach nicht der Fall. und nicht in diesem Zusammenhang. Ich finde das wirklich obskur, muss ich sagen. Denn wir reden nicht von so einer permanenten Dauerüberwachung. Keiner geht dahin und sagt, was ja eigentlich auch, also es könnte ja auch eine Reaktion sein, dass der Innenminister sagt, na, ist doch ganz klar. Dann gründe ich hier jetzt irgendwie so eine neue Bundesoberbehörde, ja, die Corona-Behörde, und die untersteht irgendwie dem Bundesinnenministerium. Und die Corona-Behörde kriegt jeden Tag quasi, also so alle 5 Minuten von allen Netzbetreibern immer so Standortdaten verknüpft mit Namen und hier, also von Mobiltelefonen mit Namen und Anschrift des jeweiligen Vertragspartners. So. Das könnte ja eine Logik sein, die ein Innenminister an den Tag legt. Und ich sag mal, Horst Seehofer ist jetzt nicht einer, dem ich absprechen würde, dass er so eine Logik an den Tag legen würde. Aber das passiert ja nicht. Sondern die Gedanken, die öffentlich diskutiert werden, tatsächlich wirklich reell öffentlich diskutiert werden, von Seiten sozusagen des Übeltäters in Anführungsstrichen, der Staatsverwaltung, das sind ja schon Dinge, die sowas wie, also sind ja schon Möglichkeiten, die sowas wie Datenschutz zumindest mitgedacht haben. Ob das jetzt am Ende alles perfekt gelöst ist, wie das da vorgeschlagen wird und aus welchen Gründen, ist es mal, sei es mal dahingestellt. Aber das ist ja nicht so, dass man, also mir fehlt so ein bisschen der, wie sagt man denn, mir fehlt so ein bisschen der Grund des Misstrauens, bis auf, dass man vielleicht so ein generelles Bauchgrummeln und ideologisches Unbehagen verspürt. Ja, sowas passiert halt nicht. Und weil jeder weiß, dass es halt politisch nicht ging. Also das politische Klima in Deutschland ist halt so, dass wenn ein Innenminister solche Gedanken äußern würde, der würde der auf der Straße doch massakriert werden. Deswegen weiß auch Horst Seehofer, dem man es vielleicht sowas prinzipiell zutrauen würde, dass er solche Gedanken hat. Wahrscheinlich hat er den Gedanken, weiß ganz genau so, abseits davon, ob das überhaupt technisch praktikabel ist, weil er weiß sicher ganz genau, dass verwaltungsmäßig das was richtig, richtig furchtbar teuer ist, um das aufzubauen, das geht nicht so schnell. Weiß auch ganz genau, dass das einfach politisch nicht durchsetzbar ist und dass einfach den Nutzen einfach nicht da ist. So. Deswegen, ja. Und keine Ahnung, ich finde es halt immer so ein bisschen, mir fehlt persönlich immer so ein bisschen dieses, was Leute scheinbar haben, diesen Grund-Aluhut, was die aufhaben, dass sie hinter dem Staat halt eine ständige böse Macht vermuten. Und dabei sind wir am Ende irgendwie wir alle selber der Staat. Das ist ja irgendwie, der Staat ist ja auch nicht irgendwie gottgegeben auf uns auferlegt worden, dieses Gewesen, sondern es ist irgendwie schon der effektivste Weg, diesen ganzen Haufen hier irgendwie zusammenzuhalten. So. Und wenn wir darauf keinen Bock mehr haben, dann können wir das auch ganz anders machen, wenn wir wollten. So. Ich habe noch eine Frage, Dennis. Die Freibad-Saison. Ne? Ich kann nicht schwimmen, das weißt du schon, oder? Du kannst nicht schwimmen? Wir hatten das Thema letztens wieder gehabt. Ich kann so ein wenig schwimmen. Im Worst Case könnte ich mich auch retten. Aber ich empfinde es nicht als, also ich kann, empfinde keinen Spaß. Also ich bin gestresst, wenn ich dann im Wasser bin. Ja, aber dann mach doch mal einen Schwimmkurs. Also jetzt. Ja, ja, das steht auf lange. Albern, aber steht lange auf meiner Liste. Aber ich habe mich auch immer gefragt, warum ich kein Schwimmpferdchen hatte. Was muss passiert sein? Ich muss meine Mutter mal fragen zu dem Thema. Ich vermute mal, mit Asthma irgendwas war, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich habe nie richtig schwimmen gelernt. Ich habe ja schwimmen gelernt in Neuhallinger Siel. Und da ja, aber es ist ja kein Hallenbad. Wunder. Ihr seid ja am Wasser. Ihr müsst ja immer damit rechnen, dass euch jemand ins Wasser schubst. Nee, aber ich habe auch in einem Hallenbad schwimmen gelernt, das mit Salzwasser befüllt ist und nicht mit Chlorwasser. Wollte ich nur mal. Ja. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Die Freibadsaison, Dennis. Wir haben ja hier in Pankow das wunderschöne Freibad, das wunderschöne Sommerbad Pankow, das wirklich, also das mag ich wirklich gerne, weil es alles hat, was das Freibadherz begehrt und eine unfassbar riesengroße Wiese mit Bäumen und allem Möglichen. Toll. das kulinarische Angebot lässt wie immer in Freibädern zu wünschen übrig, aber auch das gehört halt dazu. Seitdem die heiße Hexe abgeschafft wurde, ist es nicht mehr das Wahre. Alles schlimm. Aber die Freibadsaison, sie wackelt. Dennis, sie wackelt, denn ja, die hygienischen sozusagen Maßgaben können nicht so richtig umgesetzt werden. Nächste Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, oder in den kommenden Wochen, treffen sich hier die Bezirksfürsten und die Verantwortlichen der Berliner Badebetriebe und schauen mal, was mit der was mit den Freibädern passieren soll. Und deshalb stellt sich ja die Frage, was machen wir jetzt die nächsten Monate, wenn wir nicht mal mehr ins Freibad dürfen, wenn es so heiß wird? Und das Erste, was mir natürlich einfällt, ist Jalousien runter und YouTube-Videos schauen. Und wir müssen ein bisschen über YouTube reden, auch über Facebook müssen wir reden, denn ich habe tatsächlich ein bisschen auch wegen Corona mein Sehverhalten angepasst. Zumindest habe ich aber, was heißt Sehverhalten angepasst, zumindest habe ich, vielleicht auch durch Werbung, aber so ein paar oder durch Pushen und Algorithmen und weiß der Geier, so ein paar Sachen mehrfach gesehen, die mich jetzt nicht völlig unberührt gelassen haben. Und ich würde sagen, geht wie immer noch über diese Finanzvideos, die du mir angezeigt bekommst? Nee, das ist ja die Werbung. Das ist ja tatsächlich Werbung. Ich rede jetzt von Inhalten, ich rede jetzt von Content. Und ich würde sagen, das kann man grob in zwei Sachen trennen. Das eine ist Kochvideos, Leute, die etwas kochen. Und das andere ist Spielvideos, Leute, die etwas spielen. So Let's Plays oder Brettspiele? Ja, so mehr oder weniger Let's Plays, aber nicht so fünf Stunden, ich spiele jetzt Minecraft und baue aus zwei Holzstöckern Stühle fünf Stunden lang. Gebadia so nach. Und verkaufe die dann. Genau. nicht das, sondern so Zusammenschnitte von Sim-Racing, Autorennen. Wir hatten das ja auch schon mal kurz besprochen, dass jetzt die Formel-1-Saison startet, hat ja auch nicht gestartet, aber dafür gibt es jetzt so Virtual Grand Prix, die dann die Hälfte der Originalstrecke abfahren und dann mit vielen Formel-1-Fahrern, die tatsächlich auch so zu Hause mit Lenkrad und Pedalen hantieren und so ein Quatsch. Und halt Kochvideos, Dennis. Was ist denn bei dir so am Start? Was guckst du denn so? Ist das bei dir ähnlich? Mein Verhalten hat sich jetzt nicht explizit geändert. Ich habe so ein, zwei Kanäle, die ich zum Einschlafen gucke, weil deren Stimme... Spiegel TV. Sagt nix. Spiegel TV hat letztens wieder die Penny-Doku hochgeladen neu. Ich weiß. So. Ich weiß, Dennis. Ich weiß. Die ich noch auf meiner Watchlist habe. Ich muss sie wieder gucken. Ich habe so ein paar Channels, die ich einfach so zum Einschlafen gucke, weil deren Stimme sehr gut zum Einschlafen funktioniert. Ich gucke sehr viel Infotainment-Zeug, so Animationsvideos über die Geschichte der irgendwas oder Erklärungen, Zusammenhänge. Das sind immer ganz lustig. Die sind immer sehr witzig und versuchen immer das sehr locker aufzuzeigen. Ich gucke sehr viele Late-Night-Shows, USA-Clips auf YouTube. Ich gucke sehr viel zum Thema City Skylines, das ist so Let's Play-mäßig. Und ich gucke mal auf die Startseite von YouTube, was mir jetzt gerade so empfohlen wird. Auf der Startseite ist mal ein gutes Zeichen. Sehr viel Star Trek-Zeug. Ich gucke gerade auch sehr viel Star Trek-Zeug nach, so einfach, weiß ich nicht. Jetzt gerade hier Star Trek First Officers Ranked Worst to Best. Erstes Video. So. Klingt sehr gut, auf jeden Fall. So, sowas gucke ich halt. Abseits davon, kurzer Einschub, so kleiner Kurs. Ich habe auch immer wieder vermehrt jetzt Videos gesehen, die Discovery und Picard mit Next Generation vergleichen. Und ich glaube, YouTube radikalisiert mich gerade zu einem Hardcore-Trackie, der das Ganze alles neu ablehnt. Ich sehe das gerade so ein bisschen an mir passieren. Ja, das musst du auch anschauen, alles. Das mache ich auch. Aber ich lasse es immer so an mir abperlen. Okay. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo quasi alle Schimpfwörter aus Next Generation zu Discovery geschnitten sind. In Next Generation wird ja sehr, sehr, sehr wenig bis gar nicht geschimpft. geflucht wird. Ja. Während Discovery eine einzige, weiß nicht, Kneipe am Hafen ist. Also die Kritik daran kann ich auch verstehen. Also ich bin auch ein Freund derber Sprache ganz generell, aber Jerry Seinfeld zum Beispiel, ja, einer der erfolgreichsten Comedians aller Zeiten, hat irgendwann Ende der 70er entschieden oder Anfang der 80er, ich fluche nicht mehr auf der Bühne. Zu Hause wie ein Rohrspatz, ganz normal, wie jeder andere auch, aber auf der Bühne tue ich es nicht. Denn warum, fragt man sich, naja, wenn der Witz nur gut ist, weil ich fluche, dann war es kein guter Witz. Das ist so sein Credo. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Einstellung. Wenn die Geschichte nur gut ist, weil geflucht wird und weil irgendwas komplett überzeichnet wird, dann ist die Geschichte nicht gut. Also das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, aber das würde ich an mir abperlen lassen. Ich schaue mir solche Videos auch an, aber ich lasse es da mal abperlen und ich entscheide mich trotzdem dafür, ob ich es mag oder nicht. So wie ich Picard, das wolltest du ja letztes Mal besprechen, sehr gut fand. Das Ende, aber boah, Kinder, das ist genauso wie den Arzt bei Discovery sterben zu lassen. Das ist so sinnlos, weil er halt wiedergekommen ist. Verstehe, warum man... Spoiler-Alert? Jetzt hier Picard-Spoiler? Nix Spoiler-Alert. Ach, Unsinn. Was ich sage, die hätten Picard sterben lassen müssen und dann wäre alles super. Es wäre der beste Abschluss für diesen Charakter gewesen, jemals. Aus seiner Freundschaft für Data und dieser Faszination hat er sein Leben geopfert. Nicht mal geopfert, ja, er hat ein letztes Abenteuer aufgenommen. Er wusste nicht, wohin das führte, aber er hat gedacht, das muss ich jetzt machen. So, weil's richtig dann ist er halt da gestorben. Genau, weil es richtig ist. Weil es das Richtige war. So. So. Und jetzt? Und dabei hat ihn dann seine Krankheit zersägt. So. Und jetzt sagt man, ja, übrigens die Krankheit, naja, du bist es halt irgendwie ein Roboter, aber wir haben das so eingebaut, dass du halt auch irgendwann stirbst, naja, so wie es dein normales Leben getan hat ohne Krankheit. Boah. Lazy. Das ist einfach so lazy. So wie Fluchen halt lazy ist. Wenn du halt nicht in der Lage bist, Emotionen auszudrücken, durch eine gute Geschichte, durch gute Schauspieler, durch whatever, durch gute Dialoge, und wenn du das einfach nur fluchst, lazy. Das ist nicht mal schlecht, das ist einfach nur lazy. Genau, kann ich nachvollziehen, kann ich völlig nachvollziehen, aber trotzdem hat mir PK sehr viel Spaß gemacht. Ja. Definitiv. Allein die Stimmung, die da erzeugt wurde, und besonders in den ersten Folgen, wie auch über die ganze Serie hinweg, allein durch die Farbgebung klar gemacht wurde, wo befinden wir uns denn hier? Wir befinden uns so auf den letzten Kilometern des Lebens von Jean-Luc Picard. Toll. Und diese Bilder da in seinem Vineyard, hervorragend. Also ich fand das ganz großartig, obwohl ich die Kritik auch verstehen und nachvollziehen und teilen kann. YouTube. Ich habe YouTube, genau. Ich habe wir gehen mal zu Facebook rüber, denn da fällt es mir noch ein bisschen krasser auf mit diesen Kochvideos. Also was habe ich jetzt mir angeschaut? Haselnusswaffeln, das habe ich auf YouTube gesehen, ist mir reingespült worden. Hab mir dann aber ein Rezept woanders gesucht und es gab seitdem, glaube ich, zwei oder dreimal Haselnusswaffeln, so als Mahlzeit. Wie mache ich selber Hanuta? Nein, nicht so, sondern so Herzwaffeln. Ach mit, so. Genau, und dann ersetzt man quasi einen Teil von Weizenmehl durch gemahlene Haselnüsse. Ist aber sehr geil, muss man sagen. Schmeckt sehr gut. Wollen wir das verlinken, das Rezept, das ich immer benutze? Moment. Okay. Warte mal. Haselnuss. Ich muss sagen, vielleicht finde ich das gar nicht mehr. Jedenfalls wird mir bei YouTube auch angezeigt. Ich glaube, das war es. Genau, auch so ein komisches Blog, wo man schon direkt weiß, wo man in welcher... in welcher Bubble man da gelandet ist, ne? Hier. Hello, ich heiße Jenny, bin Foodbloggerin, Kochbuchautorin, Back-Yoga-Istin, Küchenenthusiastin, kulinarisch Reisende. Ich rede vom Blog zuckerzimtundliebe.de. Das ist auch so ein Name, wo man sich denkt, ja, ganz genau. Ich schreibe für die Magazine, Achtung, Living at Home und Edeka mit Liebe. Ja, gut. Also, ich sag mal, das Rezept ist tatsächlich, das ist wirklich ein leckeres Haselnuss-Waffelrezept. Ist dir aber schon mal aufgefallen bei diesen ganzen Blogs, dass sie am Anfang ganz viel immer schwafeln? Unfassbar, wahnsinnig, oder? Ganz viel wird geschwafelt. Weißt du warum? Ja, weil Rezepte bestehen halt aus so 8 Zeilen Zutaten und dann so Instruktionen, die auch so auf 8 bis 12 Zeilen sich äußern. Ja. Was willst du dazu sagen? Naja, aber um bei der VG Wort für den Blogbeitrag Geld zu bekommen, brauchst du eine Mindestzeichenanzahl. Deswegen schwafeln die. Also, es ist ein verständnisvoller, die wollen halt diesen Beitrag, dass er genug Text hat, damit er bei der VG Wort für Blogger Bloggergeld relevant wird, muss er halt die Mindestanzahl haben, glaube ich, 2 Normseiten, 1 Normseite oder so, wie 3000 Zeichen oder so, deswegen müssen die schwafeln. Und es gibt, also kannst du meist messen, die bewegen sich alle in diesem Bereich, dass sie kurz über die Normseite kommen. Deswegen schwafeln die. Ja, klingt auf jeden Fall nach mehr als nur einer Verschwörungstheorie. Egal. Die Haselnusswaffeln sind ganz gut. Die habe ich bei YouTube gesehen. Ansonsten sehe ich sehr viel, wird mir angezeigt, Gomelio Schweiz. Gomelio, kennst du? Nee, kenne ich nicht. Gomelio. Gault, geschrieben Gault. Gault. Gault, Millau. Warte, kurz. Ja. Goldene Sonnenstrahlen und wehendes Laub, das sich als Schatten schon morgens hinter meinem Vorhand vorbeihuschen, sehen manche mir automatisch Lust auf Waffeln. Was ein bisschen verrückt ist, denn Waffeln sind ja durch mögliche Okay, das ist aber schöne Fotos auf jeden Fall. Ja, schöne Fotos. Die Waffeln sind wirklich lecker. Also muss man sagen, das ist auch sehr einfach, das Rezept. Das ist gar nicht, da braucht man auch keine besonderen Zutaten. Also gemahlene Haselnüsse sind das krasseste so ungefähr. Und ich finde auch der Zuckeranteil ist nicht übertrieben vielfach. Also ich mag das ja, wenn es nicht so extrem süß ist. Und die sind auch so, dass die auch ein bisschen knusprig sind tatsächlich, obwohl das halt so läppsche Herzwaffeln sind. Wirklich gut. Also Gummio ist ein Restaurantführer. Die haben auch zumindest Gummio Schweiz, die haben auch irgendwie auf Facebook so eine Videoserie am Start, jetzt auch irgendwie zu Corona-Zeiten, wo die irgendwie zu Spitzenköchen nach Hause gehen oder ins Restaurant und die kochen irgendwas Geiles in kurzer Zeit. Und das finde ich sehr interessant, das gucke ich sehr gerne. Das wird mir auch, ich weiß nicht warum, aber halt ziemlich oft in diesen Facebook-Videostream jetzt in letzter Zeit eingespielt. Vermutlich, weil die ziemlich viel Geld bezahlen. Das finde ich aber sehr schön, weil das ist so, also das kreuzt sich so wunderbar. Man hat auf der einen Seite diese Köche, von denen man wirklich sieht, dass sie absolut von sich selbst überzeugt sind. Und das sind so richtig so übertrieben von sich selbst überzeugte, wie will man das denn sagen? Also die würden sich selbst so als Machertypen bezeichnen. Weißt du, was ich meine? Naja, sie haben ein Restaurant gemacht, sie haben ja diesen Stern sich da irgendwie erkämpft. Ja klar, das ist schon so, aber die haben auch diese Ansprachhaltung, so, jetzt pass mal auf, richtig geil, so. Aber dann halt auf Schweizerdeutsch. Ne, ich sehe das, ich bin auf deren Seite. Die ersten beiden Seiten dieses Sliders ist erstmal hier das perfekte Schäfli und die zweite ist Karamelltöpfli. Das ist am Ende das, genau. das dritte sind Zimtschmecken, dass sie es einfach nicht Zimtschmeckli genannt haben. Und dann auch sowas wie, ja, Und jetzt räuchern wir mal eine Forelle oder so, weil er einfach jeder wie so einen Räuchertopf auf den Balkon. Oh, das räuchern wir jetzt so in 3 Minuten kommt das in den Rauch und dann, ah, super. Und dann machen wir eine irgendwas Espuma dazu. Das ist schon ein bisschen abgedreht. Manche Sachen kann man tatsächlich nachkochen und sind auch gar nicht so, fand ich auch recht einfach. Und recht nette Denkanstöße so, wenn man gerne kocht, was ich tue, aber das ist schon so, das finde ich, ist so auf mehreren Ebenen komplett bescheuert, weil das einmal so abgehobene, abgespacete Küche ist. Dann sind das auch noch häufig so Typen, die fürchterlich unsympathisch sind. Aber dann kommt auch noch dieses Schweizerdütsche da rein. Und alles heißt irgendwie Hügli und Zöpfli und Knöpfli und Töpfli oder so. Wahnsinnig lustig. Das gucke ich sehr viel. Kurzer Einwurf. Ist schon mal aufgefallen, Rach hat ja keine Kochsendung im Fernsehen gehabt, der hat ja nur dieses Restaurant-Tester-Ding gehabt. Ja. Und der hat dann jetzt seit so einem halben Jahr oder einem Jahr hat er eine Kochsendung tatsächlich, das ist auf irgendeinem obskuren Spatenkanal, und zwar Rachs 5-Euro-Küche. Er hat sich im Interview gesagt so, ich habe keinen Bock auf diese Kochshows, das sind alles nur Selbstdarsteller. Wenn ich sowas machen sollte, irgendwann mal, dann muss es nützlich sein. Und dann hat ein Fernsehsender, naja, dann machen wir so 5-Euro-Küche-Ding. Oder 5-Zutaten-Ding oder sowas, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall, und da kocht er halt wirklich simple Rezepte, lässt sich irgendwie Zeit, quatscht viel. Ja, das ist grundsympathisch, das finde ich gut. Der ist ja auch Mathematiker irgendwie, ne? Der ist der ist ja, Christian Rach ist, ich weiß gar nicht, ob der Koch gelernt hat, kann ich dir gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist der Mathematiker und ich finde, so wirkt, der wirkt auch so. Warte mal, Christian. Tatsächlich. Wir recherchieren das mal in unserer Philosophie, Mathematik hat er studiert. Ja, genau. Wurde, ja, tatsächlich. Und hat zwar sein Studium damit mit Kochen finanziert. Na, guck mal an. Ja. Was ich dann aber schon wieder in Richtung bedenklich finde, ist, du guckst ja auch sicherlich gerne, so wie ich, so wie jeder unserer Hörerinnen und Hörer das tut, Rosins Restaurants auf Kabel 1. Ah, ich mag Rosin nicht. Ja, ganz genau. Aber deshalb guckt man das doch auch. Der ist halt so ein bisschen, also man merkt, ich glaube, seine Mutter hatte eine, oder hat immer noch, weiß ich gar nicht so genau, so eine Pommesbude. So. Und er ist dann ja irgendwie zum Sternekoch mutiert. Ist aber, glaube ich, nicht mal Meister, sondern einfach nur ein guter Koch. Und hat irgendwie den Geschäftssinn gehabt und das irgendwie gut auf die Beine gestellt. Ist ja auch alles respektabel, kann man ja auch irgendwie haben, kann ich auch anerkennen und so. Aber ich finde, man merkt seine Herkunft. Der kommt halt aus der, das ist halt so ein Junge aus der Pommesbude irgendwie. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das ist auch gar nicht bös gemeint. Aber was dann ja vielfach passiert, ist so eine Art Maschmeierisierung. Man kommt aus einfachen Verhältnissen und wird dann irgendwie so neureich. Und weiß nicht, wohin mit sich, seinem ganzen Geld, und seine Art und Weise. Und hat dann auf einmal hervorragend gemachte Zähne und irgendwie wohnt in einem sehr tollen Haus und trägt teure Klamotten und so. Alles ein bisschen so eins drüber irgendwie. Eins mehr, als man sagen würde, ja, das ist irgendwie doch okay. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das ist bei ihm leider so. Und er dreht jetzt so Facebook-Videos aus seiner privaten Küche und seine Tochter hält das iPhone, mit dem das halt gestreamt wird bei Facebook. Wie sieht denn die Küche aus? Also man sieht halt schon, das ist halt ein bisschen teuer gewesen alles und man ab und zu zeigt er auch irgendwie auf den Garten in Anführungsstrichen, was auch einfach nur so nach einem Riesenareal aussieht, so groß wie 3 Fußballfelder oder so, aber kein richtiger Garten ist, sondern auch so terrassenartig zugeschottet, also so Schotterzeug und also nicht Schotter, aber viel gepflastert und versiegelter Boden und so. Aber was ich viel interessanter finde, ist, dass er halt sehr simple Sachen kocht, was ja auch irgendwie logisch ist, weil der ja einfach nur für seine Familie kocht. Und da muss man jetzt ja nicht irgendwie, weiß ich, eine dicke Sterneküche auffahren, nur weil man irgendwie Mittagessen macht. Wollen wir davon keiner satt. So. Und auch gar nicht uninteressante Sachen, sondern zum Beispiel auch so Dinge wie, so, ich habe jetzt hier mal Reste aus dem Kühlschrank zusammengesammelt, das haben wir noch da und daraus kochen wir jetzt irgendwas, auch wenn es mitunter gar nicht zusammenpasst. Wir haben ja noch irgendwie so Spargelreste und irgendwie Bockwürste oder so. Wir gucken jetzt mal, was wir damit machen. So, gar nicht ja, so blöd, gar nicht ja, interessant. Aber man hat, es hat halt alles irgendwie diesen Malle-Charme. Diese Hans-Ärmlichkeit, diese Hans-Ärmlichkeit, die so Leute ja, haben. Aber ja, genau, das ist schon wirklich irgendwie ein bisschen, boah. Das macht es so ein bisschen zu so einem Autounfall. Gucke ich aber auch deshalb ganz gerne. Genauso wie auch Steffen Hensler. Steffen Hensler macht jetzt in letzter Zeit auch, ja, der ist auch unerträglich, ich weiß. Aber der hat ja mal irgendwann, im ZDF hatte doch mal diese Sendung, wie hieß das denn noch? Die Küchenschlacht. Das ist bevor da, zu Box gegangen ist. Das war gut, das habe ich geguckt. Also ZDF so Vorabendprogramme immer gut, weil Küchenschlacht. Nix Vorabend, Vormittag. Vormittagsprogramme, so wie halt auch Baris Ferraris eigentlich die beste Sendung der Welt ist. Ja. Das stimmt. Ich habe letztens Ostermontag als ZDF Neo einfach den ganzen Tag Baris Ferraris gezeigt. Ich habe einfach den ganzen Tag Baris Ferraris geguckt. Und ich habe mich nicht dafür geschämt. Ja, wer ist denn eigentlich im Baris Ferraris Cast? Wer ist denn Steffen Hensler? Das gibt es da nicht so wirklich. Es gibt halt diesen Ruhrpott-Händler. Ich habe den Namen vergessen. Waldi. Ja, Waldi. Ja, das ist halt so einer Typ. Der kommt aber nicht aus dem Ruhrpott, der kommt aus der Eifel. Das ist dasselbe. Na, oh Gott, oh Gott. So. Und der gibt immer 80 Euro. Ja, immer 80 Euro. Kurz mal, hast du das Konkurrenzformat vom RTL gesehen? Baris Ferraris ist sehr nett und alles sehr freundlich. Alle haben Respekt miteinander und versuchen irgendwie fair miteinander zu sein. Alle sollen glücklich dabei rauskommen. Bei diesem RTL-Format, ich habe dazwischen reingeschaltet, da hat einer den Händler einen einfach so knallhart fertig gemacht. Und so, okay, ja, das ist kein Wohlfühlfernsehen. Wo auch dieser Typ war, der im Dschungelcamp war, wie auch immer der noch hieß. Und dieser Moderator, jetzt, also, das ist jetzt auch das sind jetzt auch, wahrscheinlich ist auch ein bisschen rassistisch. Und mindestens sehr stereotyp. Aber jetzt mal, allen Ernstes, der ist doch eigentlich eher so vom Schlag Gebrauchtwagenhändler, oder? Ein bisschen. Ja, finde ich schon. Also ich finde, das ist so der Typ. So, okay, du hast hier einige Sachen rumstehen und du wirkst auch ganz sympathisch. Aber das, was du mir sagst, da möchte ich nochmal A, eine Nacht drüber schlafen und B, mit einem Kumpel drüber sprechen, der sich mit Autos auskennt. Ich finde, das ist das, was der bei mir auslöst an Gefühl. Schöne Wikipedia-Fakten. Wie viele Folgen gibt es von Baris und Rares bisher über, insgesamt so ungefähr? Baris für Rares? Ja. Ah, ich würde mal sagen so 240. Über 900. Ach du Scheiße. Und bis Ende Juli 2018 wurden 2 Millionen Euro da umgesetzt. Das ist aber nicht so viel für 900 Folgen. Na, aber jetzt zum heutigen Zeitpunkt 900 Folgen. Aber es ist, ja, aber trotzdem. Also, das ist schon viel, oder? Ich finde aber, Steffen Hensler ist nicht einer der Verkäufer, sondern einer der Experten. Ja. Wer denn? Sven Deutschmannig. Ach hier, der. Ja. Mhm. Das ist der mit der Lederjacke, der sich immer so gut mit Spielzeug aus den 50er und 60er Jahren auskennt. Das ist Steffen Hensler. Ja, okay, das stimmt. Ja. Genau. Wobei so, der Kunsttyp natürlich immer noch der Beste ist, der Albert. So, das ist einfach auch mit Horst, Albert, Dreamteam. Horst und Albert, ja, aber es geht doch nichts über Dr. Heidere Zepa-Zabel. die Schmuckexpertin, richtig? Ja. Ja, aber die eigentlich, das muss man ja auch mal sagen, das ist auch total krass, die ist eigentlich voll die krasse Kunsthistorikerin und also ist auch irgendwie so hoch angesehen und macht alles Mögliche, aber wird halt bei Baris Ferraris knallhart auf die Schmuckexpertin reduziert. Und so, komm Heide. Wieg doch mal die Kette. Wie viel Gold ist denn da drin? Was kostet das denn? Was ist denn der Materialpreis? Ja. So. Hat auch einen Wikipedia-Artikel. Ach, Bullshit, das wusste ich ja gar nicht. Guck mal an. Hier, seit Mitte der 90er Jahre setzt Rezipazabel im Kunsthandel und projektbezogen im Werkbund Archiv Museum der Dinge in Berlin ihren Schwerpunkt auf angewandte Kunst. Ja. Kennst du das, Museum der Dinge? Habe ich auf meiner Liste, war ich noch nicht drin. Oranienstraße, sehr gut. Okay. Sehr gut. War ich vor Jahren mal, lange nicht mehr, könnte ich mal wieder hingehen. Wirklich sehr viele coole, sehr coole Sachen. Auch sehr viel so alte, zum Beispiel Frauengold. Es steht auch eine Flasche Frauengold da. Mm. Falls du das kennst. Nee, das ist aber Schnaps, oder? Ja, natürlich. Kennst du Frauengold nicht? Oh, da gibt's unfassbar tolle Werbung, Dennis. Du kennst Frauengold nicht? Warum heißt das Frauengold? Ja, dazu musst du die Werbung sehen. So, vor 1953, gleichnamiges Flensburger Unternehmen, rezeptfreie Apotheken, es handelt sich ein Herz-Kreislauf-Tonikum. Ach, das ist für die Gesundheit. Ja, ja. Beruhigender und stimmungshebender Wirkung. Ja, ja. Da gibt es halt auch Werbung. So Werbefilme. So à la, jetzt aber wirklich, jetzt reicht's mir. Am 19. August 1981 wurde Frauengold vom Bundesgesundheitsministerium verboten, weil es Astryluinsäuren enthielt. Der Wirkstoff der Osterluzei gelten als krebsfördernd und nierenschädigend. Ah, okay. Aber daher kommt auch der Ausdruck, was? Keine Kapern? Kennst du das nicht? Nein. Und sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Also eine Frau kommt ins Delikatessgeschäft und sagt, hey, ich hätte gerne Kapern. Und sie, was? Wir haben keine Kapern. Und sie wollen ins Delikatessgeschäft sein? Und dann kommt so eine Stimme von oben herab, fast schon göttlich, hallo, Frauengold trinken. Und dann sollen die Frauen, die sich alle total aufregen, erstmal ein Frauengold trinken, damit sie ihn wieder gucken. Oh, der Sexismus der Wirtschaftswunderjahre. Ja, aber so richtig krass. Und davon steht da eine Flasche. So. Jedenfalls, jetzt waren wir machen die Klammer mal zu und sagen, in dieser Sendung Küchenschlacht, nee, das für Küchenschlacht hieß es gar nicht. Fällt mir gerade auf. Sondern Küchenschlacht gibt es ja immer noch. Sondern es hieß Hänsler. Oh. Warte mal. Wie hieß denn die Sendung? Topfgeldjäger, genau. So. Da haben immer zwei Teams gegeneinander angetreten, bei den Topfgeldjägern. Ach so, das haben wir geguckt. Und Hänsler hat's moderiert. Und zwei Teams, also aus zwei Leuten jeweils bestehen, haben gegeneinander gekocht. Und die mussten halt immer sich so sozusagen Sachen überlegen, die sie dann kochen. Und dann auf drei Teller. Und dann konnte irgendein Juror das später auch fast 1000 Folgen. Auch bestimmen, was denn jetzt da am besten geschmeckt hat und so weiter und so fort. Und dann kam man halt weiter, immer eine Runde weiter, dann haben die halt Preisgeld gewonnen und wenn die irgendwie 5-mal gewonnen haben, haben die 10.000 Euro bekommen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, Hänsler hat es moderiert und eine Sache war immer, während die halt alle am Kochen waren, wenn die den Hauptgang gekocht haben, gab es halt Längen. Ne? Weil die haben dann halt einfach Sachen geschnibbelt und in die Pfannen geklopft und so und dann konnte er nicht ständig hin und her gehen. Und dann gab es halt Längen, die wurden dann überbrückt mit Quizzen, wo dann die Leute noch irgendwie so Produkte gewinnen konnten, die sie sich extra erbeten hatten, weil es gab immer so einen festgelegten Warenkorb, aber so Sachen, so extra Wünsche konnte man sich dann erspielen über die richtige Beantwortung von Quizfragen und dann gab es dazwischen immer als Lückenfüller Hänslers schnelle Nummer. So. Was im Prinzip aus den Sachen, mit denen gerade gekocht wurde an dem Tag, so ein kurzes, einfaches Rezept war, um ein schönes Gericht zu machen. Und das hat er dann halt immer da so live in der Küche gekocht. Und das macht er halt auch auf Facebook. Und das finde ich tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Wirklich sehr gut. weil das so ist, so jetzt machen wir irgendwie das und dann knallt er mal Sachen zusammen und sagt, so, das war schon, hier nochmal die Einkaufsliste und du brauchst das, das und das und fertig ist es. Und das sind wirklich schnelle Nummern, kurze Gerichte, sehr einfach zu machen. Und bei aller Antipathie, die ich diesem Typen Hensler gegenüber verspüre, gerade nachdem er sich jetzt zu dieser riesen, also nachdem er seine Persönlichkeit über sein Werk stellt, sozusagen, bei dem ganzen Quatsch, den er bei Vox macht, oder wieder bei Vox macht, nachdem er bei ProSieben gescheitert ist mit der Nachfolge von Schlag den Raab, muss ich sagen, gefällt mir das tatsächlich ganz gut. Und das ist auch so ein Teil dessen, was ich mir gerade derzeit so anschaue, um irgendwie so ein bisschen runterzukommen. Ja. Völlig erschlagen. Du hast mir gar nicht mehr zugehört, Dennis. Na doch, habe ich. Aber was kocht denn der dann dort? Na, zum Beispiel hatte er jetzt irgendwie 2 Stangen Spargel. Die hat er irgendwie geschnitten. Und traurig, dann hatte er. Nur 2 Stangen? Ja, aber das ist halt die schnelle Nummer. Ach so. So aus Resten, was man halt da so rumliegen hat. Also Spargel irgendwie in die Pfanne geklatscht, Salz, Pfeffer und dann hier. Champignons dazu, bisschen aus der Dose auf Weißwein abgelöscht und Sahne drauf und fertig. Sowas. So, also ist jetzt nicht perfekt wiedergegeben, aber so in dem Sinn ist es. Und das finde ich ganz gut. Und ich würde dir, hast du noch mehr als diese komischen Sachen, die du gerade gesagt hast über YouTube? Hast du sowas gar nicht? Also, oder mal anders, andere Frage. Hast du auch das Gefühl, dein YouTube, dein Facebook-Stream hat sich verändert? Nee. Nicht wirklich. Also, gut, ist mehr Star Trek auf jeden Fall. Also, YouTube hat, schubst mir halt sehr viel Star Trek-Zeug gerade rein. Mich auch mit hart werden muss manchmal. Aber sonst. Das Einzige, was ich YouTube bisher nicht abgewöhnen konnte, ist, wenn ich einschlafe und es einfach so Autoplay weiterläuft, dass es irgendwann zu diesem einen Video kommt, dieses 2-Stunden-Video, wo irgendwelche bekloppte Knoblauchbrot per Luftballon ins Weltall geschickt haben. Das läuft dann einfach 2 Stunden. Was? Das kenne ich nicht. Ja. Garlic Bread on a, here. 12 and a half hours on unedited Garlic Bread flight footage. So, Slow TV. Was hältst du denn von Harald Lesch eigentlich, Dennis? Ach, lange nicht mehr verfolgt, was er so treibt. Ich habe lange Zeit gerne diese 10-Minuten-Sendung geguckt. Alpha Centauri. Nee, die Nachfolgesendung auf ZDF Neo. In die Alpha Centauri komme ich irgendwie nicht rein. Das finde ich immer so furchtbar trocken. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach 4:3 ist und ich das einfach ablehne. Du meinst dieses ZDF-Ding, wo er da in so einem weißen Raum, weißen Raum mit diesem komischen Stuhl und der Kaffeetasse. Ja, genau. Ja. Das fand ich immer gut gemacht. Das habe ich verfolgt. Und mein Problem ist eher, die nachfolgende Sendung, er moderiert so eine Wissenschaftssendung. Ich finde deren, die Anspruchshalt, also diese Art dieser Wissensübermittlung, finde ich da immer so furchtbar stelzahn, komisch. Ich finde die immer sehr, sehr, ich bin da mehr Quarks-mäßig unterwegs. Quarks mag ich sehr im WDR. Aber ZDF-Wissenschaftssendungen sind immer so, weiß ich nicht, so komisch. Ja, Quarks ist auch total super, muss man sagen. Ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich noch drüber nachgedacht habe. Kennst du noch Kopfball von früher? Das ist eine Sendung. Bist du da zu jung für? Nee, Kopfball lief doch immer ARD sonntags, vormittags, oder? Sonntags, ich meine sonntags früher nachmittags, so 13 Uhr oder so müsste es gewesen sein. Das war auch so, so 89 bis 2015. Okay, das liegt daran, warum wir sie beide kennen. Und das war meine, ja, das Konzept hat sich mehrfach geändert. Und ich meine, das ist so Sendung mit der Maus, 11:30, dann 12 Presseclub und danach so 13 Uhr, 13:15 Uhr, dann kommt Tagesschau und danach Kopfball, 13:05 Uhr oder so. Wöchentlich so erst sonntags um 11, dann 10:25 Uhr und nochmals 11 Uhr, samstags 11:30 Uhr. vorm Presseclub. Das war die Sendung vorm Presseclub. Sag ich doch, ist genauso, wie ich es gesagt habe. Presseclub, immer wichtig, der kommt nicht um 12, sondern um 12:03 Uhr, weil noch auf WDR 5 Nachrichten laufen und der Scheiß wird auch im Radio übertragen. Oh Gott. Gut. Wir waren aber bei Quarks und wir waren bei Lesch. So, und hast du dir mal die alten Alpha Centauri Sachen angeschaut? Immer mal wieder. Schon. Immer mal wieder, wenn ich mal auf BR Alpha hängen bleibe oder wie es jetzt ARD Alpha heißt. Und ich finde, man merkt schon bei den Sachen, die sind halt natürlich dann auch halt 20 Jahre alt, dass er da auch noch nicht so ein Medienvollprofi war. Sondern halt noch viel nerdiger und professoraler unterwegs war. Oh, ich weiß, was mich an Alpha Centauri immer einfach, was ich immer schwierig fand. Der hat auf Kreide da rumgemalt und ich bin einfach sehr empfindlich gegen das Kreidegeräusch. Ja, okay. Aber also ich finde gerade diese Alpha Centauri Sachen merkt man, dass in ihm halt der Physiker steckt. Und heute finde ich immer mehr, dass in ihm der Philosoph steckt. Ist ja beides. Ja. Ist ja so ein Naturphilosoph und Physik und Philosophie studiert und so weiter und so fort. Und gerade bei diesen frühen Sachen, wenn er so ein paar physikalische Phänomene erklärt hat, war es oft so, es gibt auch noch so tolle Vorlesungen, die er hält, die dann manchmal irgendwie übertragen werden. Es gibt ja auch noch diesen lustigen YouTube-Kanal, den die da irgendwie haben, in München. Wie heißt das noch? Das Universum Dings und das Leben oder so? Keine Ahnung. Irgendwie so. Wo dann auch Vorlesungen oder Vorträge von anderen Professoren kommen, drin vorkommen und so. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, interessanter, finde ich. Und auch teilweise nicht so leicht zu verstehen. Wenn man sich aber mal komplett die Kante geben will und wo man dann auch Sachen will, gut, sicherlich sage ich jetzt als Deutscher, Sprachbarriere kommt auch hinzu, aber wenn man sich mal richtig hart die Kante geben will, was so Verständnisprobleme anbelangt, dann sollte man sich mal PBS Spacetime anschauen. Spacetime vom Public Broadcasting, was heißt das? Public Sender. Corporation. Nee, PBS. Ach so, PBC. Public Broadcasting Service. Service, ah ja, guck, genau. So, und die haben halt Spacetime. Und das ist halt ein Physiker, ja. Warte mal, PBS Spacetime, der heißt, wie heißt denn der eigentlich? Host. Neil deGrasse Tyson. Matt O'Dowd. Also, erstmal ist der Typ Australier, ja, und spricht halt entsprechend mit australischem Akzent. So. Kann man also nicht ernst nehmen. Ja, halt irgendwie schon. Und dann merkt man einfach, also wenn ich das nicht alleine gucke, in meinem Haushalt, sondern mit anderen Menschen, die auch der englischen Sprache einigermaßen mächtig sind, dann heißt es immer, ich kann mir den Typen nicht ansehen, der sieht schon so intelligent aus, da kriege ich Aggressionen. Ich weiß halt gerade genau, spricht, von wem das oder, kommt. Oder ich sag mal, der spricht schon so intelligent, da kriege ich Aggressionen. Und das ist auch so. Und das ist auch tatsächlich so. Sieht der wirklich klar aus? Der sieht so ein bisschen aus, das weiß ich nicht, als würde ja, er... Ja, hör dir den mal an. Hör dir mal an, wie der spricht. Ja, aber der sieht so aus, als würde, weiß ich nicht, Longboards auf YouTube reviewen. Ja, genau. So sieht der aus, aber dann hörst du den irgendwie drei Sätzen, dass der, okay, alles klar, jetzt verstehe ich deine Persönlichkeit. Dann weißt du es einzuschätzen. Guck dir das mal an. Und, da muss man wirklich sagen, dieses Format versucht sich gar nicht intellektuell anzubiedern an eben so ein niederes Publikum, sondern da wird halt einfach schon ein bisschen abstrahierend, aber im Grunde sehr genau, auch mit sehr vielen Fachbegriffen um sich geschmissen, um physikalische Vorgänge zu erklären. Das auch noch auf Englisch. Das dann dazu auch noch mit diesem abgefreakten australischen Akzent. Und es gibt einfach wirklich Sachen, es gibt Videos, die habe ich dreimal gesehen. Nur um sie zu, ne, aber nicht, also die Wörter habe ich verstanden, ne? Aber den Sinngehalt dessen, was da gesagt wurde, den musste ich erstmal nachvollziehen können. Also das ist wirklich so, also ich würde sagen, mein Englisch ist jetzt schon so, dass ich halt Serien und Filme eigentlich regelmäßig im Originalton schaue und auch kein Problem habe. Und auch mit Akzenten, englischen Akzenten recht gut klarkomme. Aber hier ist es echt so, das ist einfach intellektuell so hoch, da würde ich auf Deutsch wahrscheinlich genauso 2-3 Mal mir die Sachen anschauen müssen. Das ist schon echt krass. PBS Spacetime, gerne mal anschauen. Und dann mal vergleichen mit Lash und Alpha Centauri Lash und dann merkt man schon mal, da gibt es doch noch so den einen oder anderen feinen Unterschied. Sei sehr zu empfehlen. Ja, probiere ich mal aus. So, hast du noch irgendwas? Nö, nicht wirklich. Also ich bin jetzt fertig. Ich bin müde, ich will im Bett. Ja, es geht mir auch so. Ich habe auch, hatten wir eigentlich irgendein Thema? Ich habe Corona und Politik, das war mir wichtig und darüber wollte ich mich ausbrüllen, weil ich sonst keine Möglichkeit habe, weil ich ja mit niemandem hier reden kann. Ich wohne ja alleine und ich noch nicht keine Selbstgespräche angefangen habe. Aber es mir so ein bisschen auf. Klingelt doch einfach bei den Nachbarn und dann macht ihr einfach die Türen auf und dann schreit ihr rum. Die sprechen alle nur Englisch. Das ist Friedrichshain. Achso, die sind dann wahrscheinlich auch immer nur so eine Woche lang da und dann hört man wie so Rollkoffer das Treppenhaus runterklappern. Ja, so ein bisschen. Ich habe noch kein Schlüsselfach gefunden an der Tür. Das erste, was ich abreißen würde. Diese kleinen Schlüsselboxen für Airbnb. Ich habe ja mal in einem Haus gewohnt, in dem so ein Fake-Briefkasten angebracht war. Wie, was heißt ein Fake-Briefkasten? Naja, also sagen wir, du wohnst in einem Haus, das besteht aus Vorder- und Hinterhaus. So. Im Vorderhaus sind 10 Parteien, im Hinterhaus sind 10 Parteien. Macht in Summe 20 Briefkästen, die da irgendwo in dem Hausflur hängen sollten. Und da war ein 21. Aber da war noch ein 21. Der einfach völlig anders aussah als alle anderen und auf einer anderen Höhe angebracht war und offensichtlich nicht in diesem völligen gleichen Design war, sondern der war einfach so extra, der war viel größer und hing drunter und so. Und es war nicht der Briefkasten der Hausverwaltung? Ja, nee. Schon, genau. Okay. Hat man den irgendwann abgemacht? Der war dann irgendwann weg, ja. Okay. Aber vielleicht ist das der billigste Weg, um an eine Adresse zu kommen, oder? Im Zweifel. Weil in Berliner Hausflure kommt man relativ einfach, gerade wenn es viele Parteien sind. Da muss man ja nur klingeln. Da war es aber auch, das war diese, kennst du ja auch noch wahrscheinlich, das war das mit dem großen Holztor. Ja. Der großen Holztür, das ist wahrscheinlich so einfach mit EC-Karte durchziehen, irgendwann mal drin. Ich habe es nie ausprobiert, aber gehe ich von aus. Dann einfach mal reingebohrt und angeschraubt und aber gut. Egal. So. Mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Ich glaube, wir machen mal einen Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Oder halt morgen oder übermorgen oder so. Ihr schaut in Ruhe viel Rosins Restaurants. Jetzt auch auf YouTube übrigens. Gibt's da auch. Und vertreibt euch die Zeit. Bitte. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass es die 88. Folge ist. Doch, habe ich doch gesagt. Nee, ganz zu Anfang. Querwürzel 16, hast du gesagt. Quersumme 16. Ja. Folge Quersumme 16. Wenn Kraftfahrtbund, also so eine lokale Kraftfahrtsbehörde entscheiden würde, diese Sendung wäre verboten. Das verstehe ich nicht. Na, 88 darfst du nicht auf Kennzeichen schreiben. Nee, aber Quersumme 16. Ja, das schon. Also. Ja. Eben. Berlin Quersumme 16. Ich bin immer noch für Serviettflechte. Bis dann. Tschüss.